Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Omega Tau. Dieses Mal geht's um Rechenzentren. Und zwar nicht um irgendwie jetzt die Software da drin oder irgendwelche Rechnerdetails, sondern um die Infrastruktur, Strom, Klima, Layout, diese ganzen Geschichten. Ich habe mich dazu unterhalten mit Bernd Hanstein von Rittal. Rittal kennen viele wahrscheinlich als Hersteller von Schaltschränken und 19 Zoll Racks. Aber die bieten eben auch komplette Rechenzentrumsinfrastruktur an und da haben wir uns 2 Stunden darüber unterhalten. Sehr spannend, ein Thema, wo man sich normalerweise nicht besonders viele Gedanken darüber macht. Das nimmt irgendwie nur so als gegeben hin, irgendwo in the Cloud steht halt irgendwo ein Rechenzentrum, da läuft irgendwo ein Rechner. Interessiert mich alles nicht, ne? Aber irgendjemand muss sich da halt auch drum kümmern und spannend. Bevor wir uns damit beschäftigen, aber noch ein anderes Thema. Einer von euch, einer der Hörer, Bastian Hund, hat mich angesprochen mit der Idee, man könne ja eigentlich mal dieses Shownotes-Projekt, also shownote.es-Projekt, auch für Omega Tau machen. Das besteht eigentlich aus 3 Dingen. Zum einen einem Format, ne, so eine Art Markdown-Dialekt zur Beschreibung von Shownotes, strukturierte Beschreibung von Shownotes. Zum anderen ein Plugin für WordPress, was diese Shownotes dann auf der Webseite schön rendert. Und zum dritten, das ist das Wichtigste, eine Gruppe von Hörern, die die Shownotes für den Podcaster schreiben. Und das finde ich natürlich eine ganz besonders tolle Idee, weil wir natürlich schon, könnt ihr euch vorstellen, die Omega-Tau-Geschichte ist schon Arbeit und wenn wir da was abgenommen kriegen, weil dann Hörer eben die Shownotes beisteuern, dann wäre das natürlich für uns wirklich eine klasse Sache und eine große Erleichterung. Muss auch zugeben, mir macht der das Produzieren des Inhalts audiomäßig mehr Spaß als hinterher das Zusammensammeln der Links und so weiter. Also wenn das die Community, also sprich ihr, erledigen würdet, wäre das eine klasse Sache. Konkret wäre die Idee, dass es eine Gruppe von 5, 6, 7, 8 Leuten gibt, 2 haben wir schon, die Podcasts im Vorfeld bekommen, ein paar Tage vorher, und dann eben die Shownotes schreiben, also konkret die Links sammeln, die Stichworte und die Links sammeln in diesem Format. Und mir das dann zukommen lassen und dann wird es natürlich mit der Veröffentlichung der Episode kommen dann auch diese Crowd-driven oder Crowd-geschriebenen Shownotes mit auf die Website. Und also warum erzähle ich euch das alles? Könnt ihr euch wahrscheinlich denken, wir brauchen Freiwillige, wir brauchen Leute, die dabei helfen. Wenn jemand von euch da Lust hat, bitte bei mir melden, feedback@omegataupodcast.net. Und ich bringe euch dann in Kontakt mit Bastian, der das Ganze organisiert. Und es wäre natürlich wirklich cool, wenn wir das auf die Reihe kriegen würden. Das würde, ich fände es auch schön, wenn Omega Tau so ein bisschen mehr zu so einer Community-Geschichte wird, dass eben nicht alles hier aus Untertürkheim von uns Zweien hier kommt, sondern eben einfach da andere Leute ein bisschen mithelfen. Im Übrigen haben sich inzwischen 3 Leute bereit erklärt, die Podcasting-Infrastruktur auf der Webseite auf Podlove umzustellen. Auch das herzlichen Dank für die Freiwilligen. Einer wird es dann logischerweise machen und bei dem werde ich mich dann auch öffentlich hier bedanken, wenn es denn dann geschehen ist. Coole Sache. Jetzt haben wir genug geredet. Nein, nicht genug geredet, wir reden die ganze Zeit, aber wir haben genug vorgeplänkelt. Jetzt geht's los mit Bernd Hanstein zu Rechenzentren. Mein Name ist Bernd Hanstein, ich bin Hauptabteilungsleiter bei der Firma Rittal im Produktmanagement IT und dort bin ich zuständig für alle IT-Komponenten, Systemlösungen und für die Rechenzentrumsprodukte, die wir anbieten. Die Firma Rittal wird wahrscheinlich für die Schaltschränke bekannt sein. Wir haben ein sehr gutes Standbein in der Industrie. Einmal mit dem Thema Schaltschrank, zum anderen mit dem Thema industrielle Klimatisierung. Aber ein weiteres sehr wichtiges Standbein von uns ist die gesamte IT-Technologie und dort auch mit dem Schwerpunkt Rechenzentren. Rittal selbst ist ein privat geführtes Unternehmen, hat etwa 10.500 Mitarbeiter und ist in 64 Tochtergesellschaften unterwegs. Wir sind hier in der hessischen Region sehr verwurzelt. Wir haben hier 6 unserer Produktionsstätten und beliefern auch den Großteil des europäischen Marktes hier aus dem Länderdreieck Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen. Wir haben aber weitere große Fertigungen in China, in Indien, in Amerika und auch in England. Und zwar sind wir in den globalen Märkten auch mit großen Fabriken unterwegs, weil wir lokal produzieren, dann aber auch lokal verkaufen. Mhm. Denn Schaltschränke sind relativ groß und Transportvolumen ist teuer. Deswegen wird ein Schaltschrank, der in Europa produziert wird, nicht nach China geschifft. Und umgekehrt kommen auch wenige chinesische Schränke wirklich hier rüber nach Europa. Mhm. Deswegen sind wir hier in der Region sehr verwurzelt und haben auch die Fabriken hier und damit einen sehr hohen Anteil unserer ganzen Wertschöpfung hier in der Region. Mhm. Okay, und wir sind jetzt hier in Herborn und das ist dann die Zentrale? In Herborn ist die Unternehmenszentrale von Rittal. Rittal selbst gehört zur Loh-Gruppe und der Firmensitz ist in Haiger, das ist hier etwa 15 Kilometer weiter. Zur Loh-Gruppe gehört noch sehr wichtig das Unternehmen Stahlo, denn Rittal ist neben der Automobilindustrie einer der größten Stahlverbraucher in Deutschland. Echt? Denn Sie müssen sich überlegen, von unseren Großschränken gehen in unserem stärksten Werk hier in Rittershausen pro Tag etwa 2.500 Großschränke vom Band. Aha. Und deswegen sind wir einer der größten Stahlverbraucher. Und wahrscheinlich auch dann Marktführer in dem Bereich, oder? Im Bereich der Industrieschaltschränke sind wir der Marktführer. Mhm. Bei den IT-Schränken, das sind natürlich auch Großschränke, ja, sind wir sozusagen ein Hidden Champion, denn die wenigsten wissen, dass wir auch die großen OEMs, nämlich wie IBM, HP, Cisco, NetApp, Dell mit Schaltschränken beliefern. Mhm. Nur sieht man das diesem Schrank von außen nicht an, weil eben das HP-Logo drauf ist oder das IBM-Logo. Aber wenn Sie die Tür aufmachen und reinschauen, dann sehen Sie, das ist ein Rittal-Schrank. Okay, das sind dann diese klassischen 19-Zoll-Schränke. Genau, das sind 19-Zoll-Schränke. Genau, da werden wir auch sicherlich heute noch jede Menge drüber reden. Wir wollen ja heute als Schwerpunkt über Rechenzentren reden. Und zwar jetzt nicht schwerpunktmäßig über die Frage, wie ich sowas zum Beispiel manage, auch wenn wir das vielleicht ansprechen, sondern über die Infrastruktur da drin. Das ist ja in den letzten Jahren auch ins Gespräch gekommen wegen Energieverbrauch. Was kostet eine Google-Suche an Strom und so weiter. Gut. Fangen wir mal vielleicht mit einem Überblick an. Kann man Rechenzentrum irgendwie definieren? Rechenzentren haben ja eine wirklich lange Historie. Es gibt jetzt etwa seit 50 Jahren Rechenzentren. Die ersten Rechenzentren waren sehr, sehr stark von großen Mainframe-Rechnern geprägt. Das heißt, man hatte einen zentralen Rechner, an dem halt die abgesetzten Terminals dran hingen, waren wassergekühlt, was vielleicht auch für die weitere Betrachtung heute in der Diskussion wichtig sein könnte. Man hatte also wirklich echt Wasser im Rechenzentrum drin. Und es waren in der Regel individuelle Rechenzentren, die immer auf den jeweiligen Endanwender zugeschnitten waren. Deswegen haben wir da eine sehr, sehr lange Historie. Es gibt eigentlich kaum ein Unternehmen, was ohne irgendeine Art von Rechenzentrumsdienstleistung auskommen könnte. Das heißt, auch ein kleines Unternehmen, selbst ein Startup-Unternehmen, muss irgendwo seine Dienste, seine Applikationen betreiben, ob es in einem eigenen Rechenzentrum, im eigenen Serverschrank ist. Oder halt auch eine große Bank ist ohne ein Rechenzentrum wirklich hilflos. Ja. Natürlich sind dann die Anforderungen je nach Art der Dienstleistung, je nach Art des Unternehmens völlig unterschiedlich. Im Sinne von zum Beispiel Ausfallsicherheit? Genau. Ja, nehmen wir ein Beispiel, eine Anwaltskanzlei oder eine Arztpraxis, die brauchen vielleicht einen Schrank, aber entsprechend gut muss dieser Schrank auch geschützt sein. Sie müssen nachweisen können, dass Patientendaten oder die Daten ihrer Klienten immer sicher sind, auch gegen Einbrecher. Deswegen hätte eine Arztpraxis vielleicht einen anderen Sicherheitsanspruch als halt jemand, der CAD-Daten verarbeitet, weil er halt ein Fotolabor oder ein Designlabor hat. Ja, gibt's wahrscheinlich entsprechende Standards oder Vorschriften. Genau. Sie müssen Ihren Versicherungen, Sie müssen Ihren Berufsgenossenschaften und so weiter nachweisen, wie Sie Ihre IT betreiben. Das heißt, das Thema Datensicherheit, das kennt ja der Normalbürger aus der Perspektive Backup oder vielleicht aus der Perspektive Verschlüsselung. Aber so dieses physikalische Sicherheit im Sinne von, wenn es brennt, muss die Festplatte überleben oder klauen. Das brennt auch häufiger, als man glauben möchte. Also. Ja, Sie werden lachen. Ich habe tatsächlich bin ich gerade auf der Suche, ich persönlich, nach einem Safe. Und zwar, weil nämlich kürzlich bei mir zu Hause auf der Straße Mülleimer gebrannt hat. Hat tatsächlich einer angezündet. Da geht gerade einer so durch unter den Türkheim und zündet Mülleimer an. Und da ging mir das eben auch so. So Brand passiert ja nie, ne? Schwupps, brannte Mülleimer. Ja. Also es ist, ja. Ja, das ist sicherlich ein Thema heute, das ganze Thema physikalische Sicherheit. Genau. Denn wenn man jetzt so aus den Nachrichten hört, immer das Thema NSA, das ist halt Software-Sicherheit, dass jemand versucht, über das Netzwerk in ein Rechenzentrum reinzukommen. Aber sie haben ja auch wirklich physikalische Bedrohungen. Und wenn man sich überlegt, wie die Kryptographie Fortschritte macht, ist es vielleicht sogar pragmatisch einfacher, einfach einzubrechen, die Festplatte erstmal zu klauen. Ja. Okay, die typischen Betreiber von Rechenzentren haben Sie ja schon besprochen. Das sind im Prinzip jeder, der Rechner in nicht trivialem Umfang betreibt, oder? Ja, man sieht aber auch, dass es verschiedene Geschäftsmodelle da gibt. Es gibt Unternehmen, die betreiben ein eigenes Rechenzentrum, weil sie halt sagen, all die Applikationen, die ich habe, all die Daten, die ich habe, die möchte ich in den eigenen vier Wänden haben, im eigenen Unternehmen haben. Es gibt aber auch andere Unternehmen, die sagen, wir vertrauen auf Cloud-Applikationen, wir hosten unsere Services in der Cloud. Und dazwischen gibt es auch noch jede Menge Mischformen. Wenn man so an das Stichwort Colocation denkt, dass jemand halt nur eine Infrastruktur bereitstellt, der Kunde aber mit seinen Computern, mit seinen Speichersystemen in eben diese Fläche dann reingeht. Ja. Reden wir gerade mal über diese Infrastruktur. Das ist ja eigentlich der Kern auch Ihres Geschäfts. Sie verkaufen da keine Computer. Fangen wir mal unten an. Boden. Doppelt. Ja, Sie brauchen erstmal einen Boden, auf dem Sie diese Schränke, in denen die Rechner drin sind, draufstellen. Dann ist immer die Frage, wie bringt man die Kabel in das Rechenzentrum rein? Wie bringt man den Strom in das Rechenzentrum rein? Wie klimatisiert man so ein Rechenzentrum? Davon ist dann abhängig, wie groß ist dieser Doppelboden ausgeführt. Also sozusagen, wie hoch? Wie hoch ist er ausgeführt, richtig. Wenn es ein reiner Installationsboden ist, in dem ich vielleicht ein paar Rohrleitungen liegen habe und mit der Verkabelung oberhalb der Schränke bin, dann kann der vielleicht 10 Zentimeter hoch sein. Mhm. Wenn ich ein Hochleistungsrechenzentrum habe, das über den Doppelboden auch klimatisiert wird und ich eine sehr große Luftmenge hineinbringen muss, dann ist der manchmal 1 Meter hoch. Aber ich habe schon große Rechenzentren gesehen, da konnten sie im Doppelboden aufrecht gehen. Okay, das ist dann ja eigentlich fast mehr so wie ein Keller, wo dann die Leitungen halt verlegt sind. Ja, der Doppelboden hat halt dann die Aufgabe, auch die Luft einigermaßen zielgerichtet zu den jeweiligen Schrankreihen, zu den Computern zu führen. Ja. Zum anderen muss er eine gewisse Traglast halt aushalten. Ja. Denn die Schränke, wenn sie ausgebaut sind, die wiegen dann mit den Computern vielleicht 500 Kilo. Ein Schrank. Ein Schrank geht hin bis 1,5 Tonnen. So ein Schrank, denn Blade-Server-Systeme und auch große Speichersysteme sind schon schwer und dann muss der Doppelboden diese Last halt aushalten. Blade-Server sind diese 19-Zoll-Rack, eine Einheit hoch oder zwei? Ja, die haben gemeinsame Stromversorgung, gemeinsame Interface-Karten für die Netzwerkanbindung, darunter halt einzelne kleine Slots, in denen die eigentlichen Server drinstecken. Das ist eine sehr komprimierte Form von Servern. Wir haben vorhin schon über Schränke und 19-Zoll-Racks geredet. Das ist ja da der Standard quasi. 19 Zoll ist die Breite, wenn ich es richtig weiß. 19 Zoll ist die Breite, genau. Die Tiefe? Die Breite ist 19 Zoll. Ja. Also wirklich die Breite, wie breit ist ein Server. Und dann ist halt noch genormt, wie hoch ist ein Server. Es wird immer in diesen 1HE oder im Englischen 1U. Ja. Und davon dann ein Vielfaches. Ein normaler Schrank, so in der 2-Meter-Größe, der würde halt 42 Höheneinheiten haben. Das heißt, man könnte 42 Server einbauen, die eben 1HE groß sind. So ein Plate-Server, der etwas größer ist, hat vielleicht 8HE oder 12HE. Und es gibt natürlich auch sehr große Schränke, die bis zu 54HE können. In einem Büro werden Sie vielleicht einen kleineren Schrank finden, der so die Tischhöhe hat. Vielleicht ist der 800 hoch. Die Tiefe muss aber eigentlich auch genormt sein, die oder? Die Tiefe ist auch... Ja, ist einigermaßen genormt, wenn Sie hier in Europa sind. In den USA hat man natürlich eine etwas andere Tiefe durch das Inch-System. Da tickt der Markt dann ein bisschen anders. Da muss man die Anwendung sich auch anschauen. Netzwerkschränke, wo ich reine Switche drin habe und reine Verkabelung, sind vielleicht 800 tief. Und, Millimeter jetzt. Ja, 800 Millimeter tief. Und Serverschränke brauche ich eine etwas größere Tiefe, weil ich vorne ein bisschen Verkabelung habe, hinten vor allem die Stromkabel habe, die sind zwischen 1000 und 1200 tief. Sind die Schränke dann hinten offen? Das hängt von der Klimatisierung wiederum ab. Weil es muss ja eine Maximaltiefe geben für die entsprechenden Einschübe, sonst, wenn ich hinten eine Wand, das geht ja nicht anders. Also wie tief ist so ein Schrank dann quasi als Maximaltiefe für die Geräte? Der Schrank ist 1200 und dann kann ich da drin die Geräte einbauen. Okay. Also da gibt es dann doch eine Norm. Ob die Geräte, die dann nutzen, ist dann natürlich eine andere Frage. Ja. Oder ausnutzen. Ja. Okay. Ich hatte Sie, glaube ich, gerade unterbrochen. Sie wollten irgendwas sagen, was ich jetzt aber auch vergessen habe. Da kommen wir wieder hin. Genau. Okay. Was gibt es für typische Komponenten in so Schränken dann? Also CPUs, Blade-Server, also die reine Rechenleistung oder Recheneinheit, ja, ist sicherlich. Server ist ja so eine Abkürzung für so einen allgemeinen Computer, halt einen Hochleistungscomputer, der Dienstleistungen bereitstellt. Ja. Das heißt, wenn Sie auf irgendwelche Dienstleistungen, ob das jetzt eine SAP-Anwendung ist oder ob das Notes, Outlook, Exchange, was auch immer ist, dass die Applikation selber läuft auf einem oder mehrere Server. Ja. Und haben ja noch mit dem Thema Virtualisierung auch die Möglichkeit, dass mehrere Dienste auf einem Server laufen können. Klar. Das heißt, das kann man auf einer Maschine zusammenziehen oder man kann einen Dienst auf mehrere Maschinen verteilen. Also sprich, das, was der Nutzer als Server anspricht, muss nicht zwangsläufig eins zu eins einer Hardware entsprechen. Es kann entweder nur ein Teil einer Hardware sein oder es können auch mehrere Hardware-Kischen sein. Eine IP-Adresse. Das ist die eine wichtige Komponente im Rechenzentrum für den Nutzer sichtbaren Komponenten. Ja. Das andere sind die Speichersysteme. Denn wir müssen ja all die Daten, die wir verarbeiten, irgendwo speichern. Und der Zugriff muss natürlich möglichst schnell sein. Denn wir haben Hochleistungs-CPUs auf diesen Servern sitzen, die halt eine sehr, sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit haben. Und der limitierende Faktor ist nicht so sehr die CPU oder die Taktung der CPU, sondern eher, wie schnell bekomme ich die Daten zum Berechnen zur CPU hin und von der CPU wieder in die Speichersysteme zurück. Deswegen ist eigentlich das Bottleneck die Verkabelung bis hin zu den Speichersystemen. Gut, hängt natürlich auch ein bisschen von der Anwendung ab. Ja. Wenn ich im Wissenschaftsumfeld irgendwas rechne, ist es wahrscheinlich anders, als wenn ich bei Amazon. Ne? Richtig. Ja. Dann haben wir als dritte wichtige Komponente das ganze Thema der Vernetzung. Ich muss ja die Server mit den Speichersystemen vernetzen und ich muss die ganzen Anwender, die an diesen Applikationen dranhängen, auch zu diesen Dienstleistungen hinbringen. Ich brauche also irgendwo Switche, Router, die das ganze aktive Netzwerk aufbauen. Mhm. Wer kann wann, wie, auf welche Systemressourcen zugreifen. Ja, ja, ja. Und damit habe ich die dritte wichtige Komponente von einem Rechenzentrum. Sodass in den Schränken eigentlich Server, Speichersysteme und Router bzw. Switches sich finden. Und die Speichersysteme sind typischerweise, also man kennt es ja normalerweise so von Rechnern, man hat halt einen Rechner, hat eine CPU, eine Grafikkarte, was im Rechenzentrum keiner braucht, und eine oder mehrere Festplatten. Mhm. Und im Rechenzentrum sind diese beiden Komponenten, CPU oder Recheneinheit, Hauptspeicher und Speichersystem, getrennt. Genau. Okay. Ja, es gibt einige Hersteller, die sich wirklich auf das Thema Server konzentriert haben und da halt sehr performante Lösungen anbieten, bis hin zu Mainframe-Lösungen, wo IBM im Moment noch einer der führenden ist. Und dann gibt es sehr viele Speichersystemhersteller. Leben die Mainframes heutzutage eigentlich auch in 19 Zoll Racks oder kommen die immer noch mit ihren eigenen Kühlschränken? In der Regel kommen die mit eigenen. Okay, so waren wir Schränken an, ja. Ja. Ja. Das ist auch der Unterschied zwischen den normalen Servern und Mainframe-Maschinen. Gut, ich meine, man könnte sich ja vorstellen, dass Mainframes sich heute trotzdem zumindest hardware-technisch an diese Infrastruktur, die es ja damals früher, wo Mainframes noch Mainstream waren, noch nicht so gab. Ja, auch bei Speichersystemen hat in der Regel der Endanwender nicht die gleiche Freiheit wie bei Servern. Servern kann er halt in einen eigenen 19-Zoll-Schrank einbauen, die großen Speichersysteme, wenn die jetzt von diesen namhaften Herstellern geliefert werden, dann sind die in eigenen Schränken drin. Das sind zwar 19-Zoll-Schränke, aber der Kunde kauft eine Komplettlösung. Ja. Und der Hersteller sagt halt, die Garantie erlischt, wenn er jetzt anfängt, an diesem Schrank was rumzubauen. Ja. Deswegen hat er in der Regel dann so einen Monolithen, den er sich als Speicher in das Rechenzentrum reinstellt. Was sind denn heute typische Speichertechnologien? Die Festplatte wahrscheinlich, die Spinning Disk, gibt es bestimmt noch? Die gibt es noch, ja. Gibt es noch irgendwelche Magnetbänder? Gibt es noch in? Das sehe ich nicht mehr. Das, also Legacy hab natürlich schon, ja, aber... Hab ich schon. Ja, zur Langzeitarchivierung, zu solchen das schon Themen noch. Vielleicht, ja. Okay. Aber als zum Fast Access nicht. Nee, das ist schon klar. Aber ich dachte, also die Frage war mehr so, ob es diese Androboter und diesen ganzen Kram noch gibt oder ob die Festplatten heute so billig sind, dass man einfach alle Backups auf Platte schmeißt, egal wie langzeitig die dann gehalten werden. Würde ich sagen, das ist der Trend, ja. Hm. Ja. Das ist interessant, ne? Weil ja inzwischen der Arbeitsspeicher in vielen Systemen, Stichwort SAP HANA, die Rolle von der Festplatte einnimmt und damit die Festplatte quasi zum Backup-Medium wird und das ursprüngliche Backup-Medium, das Band, irgendwann hinten runterfällt. Das ist ja auch der Bereich, der wirklich noch bei der IT sehr, sehr expandiert. Wir löschen ja nichts. Und wenn Sie so dieses mursche Geschätz sich anschauen, dass halt alle 18 Monate sich der komplette Dateninhalt der Welt verdoppelt, weil wir einfach keine Daten löschen, dann ist das für die Speicherhersteller schon etwas sehr, sehr Positives. Ob es für die Umwelt den gleichen Effekt hat, das wage ich zu bezweifeln. Wenn man sich Server anschaut, werden ja immer effizienter. Ja. Aber dadurch, dass halt die Masse zunimmt, dann ist das schon eine sehr, sehr herausfordernde Sache, die wir uns da angucken müssen. Ich habe kürzlich ein Buch gehört, also Hörbuch gehört, über die Gefahren potenzieller künstlicher Intelligenz langfristig. Und da war eben auch so ein Szenario, dass man im Prinzip eine künstliche Intelligenz zu irgendeinem Zweck in die Welt setzt, zu irgendeinem sinnvollen Zweck, aber dass die im Rahmen des Errechnens des Ergebnisses einfach immer mehr Ressourcen braucht und einfach immer mehr sich nimmt, dass das einfach dann das vom ganzen Energieverbrauch her irgendwann nicht mehr funktioniert. Ne? Und im Prinzip geht es in die Richtung, wenn wir immer mehr Daten speichern, nie was löschen, die müssen alle irgendwie durchsucht, maintained, umkopiert und so weiter werden, weil die Festplatten sterben. Ja, das Thema Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ist ja in der IT ein sehr, sehr großes Thema. Es gibt ja seit etlichen Jahren das ganze Gebiet der Green IT. Ein furchtbares Buzzword. Ja, Sie haben es ja auch vorhin schon einmal gesagt, die Effizienz von Google. Was kostet ein Aufruf bei Google? Das war ja für Google mal eine sehr, sehr, sagen wir mal, schlimme Geschichte, weil damals kursierte ein Aufruf bei Google entspricht einer Tasse heißen Kaffee. Das hat ja Google sehr, sehr ernst genommen. Und war das damals ungefähr so? War damals ungefähr so. Und wenn Sie jetzt in Google reingehen, die haben das ja veröffentlicht, das Ganze, was ein Google-Aufruf kostet. Jetzt haben Sie die Anzahl der Google-Aufrufe als äquivalent zum Bügeln eines Hemdes. Also diese Zahl finden Sie offiziell von Google. Eine Suche? Nein, nicht eine Suche, sind mehrere 10 oder 12 Suchen. Also eine typische Interaktion. Ja, ja. Aber Sie müssen sich mal überlegen, was da dahinter steckt. Sie sitzen in einem Büro, Sie haben hier Ihren Rechner, Sie greifen über den Rechner auf Ihre lokalen Server zu. Von dort geht es über die Unternehmensfirewall nach draußen. Dann haben Sie die Weitverkehrsnetze. Dann muss ich überlegen, wo diese Anfrage bei Google hingeht. Ist es ein Google-Rechenzentrum hier in Europa? Ist es in den USA? Dann wird diese Anfrage im Rechenzentrum verteilt, parallelisiert. Ja. Sie greifen über eine Unzahl von Servern auf Speichersysteme zu. Die ganzen Antworten werden wieder komprimiert und zurückgeschickt. Klar. Und da steckt eine Menge dahinter. Also sprich, diese Zahl, Kaffeetasse oder Bügeleisen, bezog sich nicht nur auf die Energie, die Google verbraucht. Nein, das ist die gesamte Wertschöpfung, die dahinter steckt. Okay, das von dem Desktop-PC bis hin zu Google. Und Google hat das sehr, sehr ernst genommen und ist auch mit den PoE-Werten sehr transparent. PoE? Das ist die Effizienz eines Rechenzentrums. Okay. Wie viel der Energie, die ich in ein Rechenzentrum reinstecke, landet auch bei den aktiven Komponenten. Ja. Das heißt den Servern, den Speichern, den Switchen. Ja. Und im Idealfall wäre der Wert 1, aber das ist halt der absolute Idealfall. Aber Google nähert sich wirklich erstaunlich diesem Wert inzwischen. Mhm. Und die fangen an, ihr Rechenzentrum zu messen bei der Mittelspannung. Das heißt dort, wo der Transformator steht und die Energie in diesen ganzen Gebäudekomplex reinliefert. Ja. Ab da fangen die an zu messen. Aber da muss man sich auch vor Augen halten, wie groß dieses Rechenzentrum ist. Dann fällt nämlich die Bürobeleuchtung und die Klimatisierung für ein normales Gebäude, fällt da überhaupt nicht mehr ins Gewicht im Vergleich zur Anzahl der Maschinen, die da drin stehen. Ich möchte mal kurz eine Frage stellen, bevor wir noch mal ein bisschen über diese Energie- und Stromthematik reden. Und zwar, Sie hatten schon angesprochen, dass die CPU-Komponenten natürlich auf die Speichersysteme zugreifen müssen. Was werden denn in dem Rechenzentrum typischerweise für Netze eingesetzt? Sind es die ganz normalen Ethernet, Gigabit Ethernet oder? Das sind Gigabit Ethernet in der Regel. Sehr viel wird inzwischen über Glasfasern gemacht, aber Kupfer ist noch nicht vollständig verdrängt. Also die eigentliche Verkabelung so zu den Desktops hin ist in der Regel noch Kupfer. Da, wo ich eine hohe Datenübertragung habe, haben wir Glasfasern. Mhm. Und gut, und dann muss man sich überlegen, wie über die Glasfaser, die Kabel verlegt, hat man die Kabel oben auf den Racks liegen. Das ist eigentlich im Moment die Regel, nicht mehr im Doppelboden. Denn im Doppelboden, wenn ich über den Doppelboden klimatisiere, dann hemmen die den Luftstrom. Deswegen findet man in der Regel die Kabel oben. Mhm. Und dann muss man sich bei Schrankreihen auch noch überlegen, wo konzentriere ich, um halt möglichst kurze Kabelwege zu haben und dann möglichst schnell auf einen Switch drauf zu kommen und die Daten über einen Uplink zu komprimieren. Okay, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Es gibt ja auch diesen Begriff der Backplane. Also wenn ich mehr Kernrechner habe oder mehr CPU-Großrechner, wo es dann spezielle nochmal Interkommunikations- oder Lösungen gibt für die einzelnen Speicherblöcke oder für die CPUs. Das ist dann ja was sozusagen aus Ihrer Sicht eines Rechenzentrums Infrastrukturmenschen, wenn man so will, ein Implementierungsdetail eines Rechners ist. Das heißt, das ist nicht wirklich Rechenzentrumsinfrastruktur, sondern das ist dann Teil des Rechners. Genau. Das interessiert Sie also sozusagen nicht. Auch ein Blade hat eine Backplane hinten, in der die einzelnen Blades dran gesteckt werden. Genau. Das wäre das einfachste Beispiel für sowas. Ja. Richtig. Würde mich als Infrastrukturhersteller für ein Rechenzentrum wenig interessieren, solange dieses Gerät in den Schrank reinpasst. Okay. Das heißt also aus Ihrer Sicht, ist die Infrastruktur, also im Sinne also Netzwerkinfrastruktur in so einem Rechenzentrum, eigentlich nichts Besonderes. Natürlich, die Dichte ist hoch, viele Switches, viele Kabel, aber... Ja, weil auch Kabel sind teuer, sie müssen sich halt die optimale Verkabelung überlegen. So. Wenn sie eine große Anzahl von Servern in einer haben und diese in einer Schrankreihe aufgebaut haben, dann müssen sie sich überlegen, wo stelle ich die Switche hin? Stelle ich die in der Mitte der Schrankreihe hin? Stelle ich die an einem Ende hin? Okay. Stelle ich sie an beiden Enden hin? Wie komme ich auf die geringste Anzahl von Switches und die kürzeste Kabellängen, um halt Geld zu sparen? Aber auf der anderen Seite muss ich mir natürlich noch über Redundanzen Gedanken machen. Wenn mir ein Switch ausfällt, möchte ich ja vielleicht über Kreuz angebunden haben. Ja. Und das sind so die Erwägungen, die man bei der Verkabelung machen muss. Die sind nicht trivial, aber... Gibt es da irgendwie Software, die einem das optimiert? Vermutlich, da gibt es Lösungen dafür, ja. Es gibt auch Konzepte dafür. Also etablierte? Ja. Okay. Ob man also, End-of-Row, Top-of-Row, beides macht. Sind dann Beispiele dafür, wie man das Typ, was da Best Practice ist? Ja, das ist immer davon abhängig, wie lang Schrankreihen sind also und welche Geräte ich drin habe. Ein konkretes Beispiel. Die Schrankreihe ist wie lang? Also wir können es nachher mal angucken bei uns im Rechenzentrum. Da haben wir stehen. Da haben wir End-of-Row gemacht. Wenn man jetzt vielleicht Kabel optimieren wollte, dann könnte man es auch in die Mitte der Schrankreihe setzen. Mhm. Dann bräuchte ich halt von kürzeren Kabeln mehr und die längeren würden wegfallen. Ich hätte quasi, ja. Aber das können wir uns nachher mal angucken. Okay, dann gucken wir das nachher an. Wie sieht denn nochmal Big Picture-mäßig so ein typisches Layout im Rechenzentrum aus? Also es muss ja irgendwie... Ja, wir müssen vielleicht mal über die grundsätzliche Struktur von so Rechenzentren reden. Genau. Wir haben ja eben diskutiert, welche Komponenten in den Schränken drin sind. Das sind die eben, wie gesagt, die Speicher, die Server, die selber rechnen dann und die Switche, mit denen ich die Daten verteile zu den Endanwendern. Das aus Infrastruktur wichtige ist ja, ich muss zum einen Strom in das Rechenzentrum reinbekommen und Strom wird in Wärme umgewandelt, die Wärme muss irgendwie wieder raus. Ja. Und damit haben wir, glaube ich, auch diese zwei kritischen Versorgungspfade im Rechenzentrum. Und das können ganz gewaltige Energiemengen sein. Wenn Sie so hier die Rechenzentrum der großen Automobilisten hier in Deutschland anschauen, da sind Sie im zweistelligen Megawatt-Bereich schon. Und wenn Sie so ein Google-Rechenzentrum anschauen oder jetzt Facebook, die großen Rechenzentren, das kann bis 100 Megawatt gehen. Und das sind ganz erhebliche Energiemengen, die in so ein Rechenzentrum reingehen. Auch die Rechenzentren in Frankfurt verbrauchen mehr Energie als der Flughafen. Und dass man sich das mal vor Augen hält. Oder? Also nur Strom? Strom, ja. Okay, ja. Also nicht Energie. Also genau genommen. Strom, ja. Okay. Ja, deswegen ist also die Energieversorgung schon mal eine ganz, ganz entscheidende Sache. Und wenn ich dann auch ein ausfallsicheres Rechenzentrum haben will, muss ich mir überlegen, ob ich vielleicht von zwei Seiten mit dem Strom in die Liegenschaft reingehe. Denn wenn ein Bagger oder was auch immer das Versorgungskabel auf einer Seite kaputt macht, dann habe ich immer noch einen zweiten Zugang von der anderen Seite, vielleicht auch von einem anderen Energielieferanten, sodass ich da halt nicht einen Single Point of Failure mir mache. Ja. Gut, dann brauche ich eine Haupteinspeisung, denn das sind ja gehörige Energiemengen, die reinkommen. Die muss ich auch auf ein Spannungsniveau bringen, sodass ich in einem Rechenzentrum damit arbeiten kann. In der Regel heute werden Sie im Rechenzentrum Drehstrom finden. Von Privathaushalten kennt man das vielleicht noch von Elektroherden. Die normalen Geräte in der Wohnung sind halt an einem normalen Wechselstrom angeschlossen. Elektroherd vielleicht noch an Dreiphasen Drehstrom. Ja. Im Rechenzentrum werden Sie in der Regel Dreiphasen Drehstrom finden. Aber die eigentlichen Komponenten haben ganz normalen Wechselstrom. Die eigentlichen Komponenten haben in der Regel Wechselstrom. Ja. Bis auf eben solche großen Speichersysteme. Ah, ja. Wenn Sie eine gewisse Energiemenge brauchen in so einem Speicher oder in einem großen Mainframe, dann werden Sie die Stromstärken nicht mehr über einen reinen Wechselstrom dorthin bekommen. Okay. Und deswegen haben Mainframes und auch Speichersysteme auch durchaus drei Phasen. Und die Klimageräte sowieso dann. Aber das einige ist ja der Klimageräte genauso. Ja. Gut, dann haben Sie wahrscheinlich eine unterbrechungsfreie Stromversorgung drin in einem Rechenzentrum. Die hat halt zwei Aufgaben. Die eine ist, wie der Name sagt, sicherstellen, dass der Strom für die Server unterbrechungsfrei ist. Denn wenn Sie einen Stromausfall haben, dann möchten Sie diesen Stromausfall überbrücken für eine gewisse Zeit, um entweder jetzt ein Notstromaggregat hochzufahren oder um halt geordnet den Rückzug anzutreten und Ihre Server- und Speichersysteme in eine Ruheposition zu bringen. Ja. Deswegen muss man sich überlegen, wie sieht das Geschäftsmodell dahinter aus, wenn ein Kunde sagt, ich brauche 7 Minuten oder 15 Minuten, um meine Server abzuschalten, dann kann man da eine Batterie dimensionieren. Und über diese Batterie gepuffert würde dann so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, so ein USV-System, dann diesen Ausfall überbrücken. Oder der Kunde sagt, die Batterie wird mir zu teuer, würde wahrscheinlich eine große Bank sagen. Ich brauche 30 Sekunden. Nach 30 Sekunden laufen bei mir die Notstromaggregate, die großen Diesel. Jeder dann auch so im Bereich von 1 Megawatt oder mehr. Und der muss dann aber auch in dieser Zeit hochfahren. Und dann brauchen Sie, wenn Sie so ein System dann haben, auch einen automatischen Umschalter, der Ihnen die verschiedenen Energiequellen schaltet. Ja. Sie haben normalerweise Ihr Primärnetz. Ja. Das bricht Ihnen jetzt weg. Für einen Moment holen Sie sich die Energie aus einer Batterie. Also die brauche ich immer. Und ja, auch in diesem Falle eines Dieselgenerators brauchen Sie auch eine Batterie, genau, weil der ja eine Anlaufzeit hat. Ja, genau. Und dann, wenn der Dieselgenerator hochgelaufen ist und den Strom erzeugt, müssen Sie auch wieder automatisch auf ihn umschalten. Und wenn das Netz wiederkommt, dann wieder zurückschalten. Ja. Das alles muss über so einen automatischen Schalter unterbrechungsfrei funktionieren. Das heißt, da gibt es irgendwelche Rechenzentrums-Management-Systeme, die sich um das zum Beispiel kümmern. Alleine im Stromnetz, genau. Genau, aber gibt dann ja, da schon. Okay. Mhm. Ja. Und die zweite wichtige Aufgabe von so einem USV-System ist halt die Störungen rausfiltern. Also glätten im Endeffekt. Genau. Denn so eine USV, die nimmt diesen Wechselstrom oder den Dreiphasenwechselstrom, wandelt den um in Gleichstrom und puffert den in einer Batterie. Mhm. Und aus der Batterie wird wieder ein absolut reiner Wechselstrom erzeugt. Und dann sind keinerlei Störungen mehr drin. Denn wir leben ja in dem Zeitalter vieler kleiner Erzeuger und einer Unzahl von Verbrauchern. Und damit ist es schwierig im Moment in so einem Smart Grid, ist ja dieser Fachausdruck dafür, wenn man hier mit Solarkollektoren oder Windenergie Energie ins Netz einspeisen. Sie müssen ja immer genau ausbalancieren zwischen dem, was verbraucht wird und dem, was erzeugt wird. Deswegen haben Sie relativ viele Störungen auch auf dem Netz drauf. Merken Sie das tatsächlich? Also ich meine, Sie als jemand... Das merkt man, ja. Okay. Das merkt man. Interessant. Dass Störungen drauf sind. Und auch, dass es zugenommen hat durch die zunehmende Smarterisierung des Netzes. Ja, und Sie merken auch Schwankungen in der Frequenz. Das heißt, diese 50 Hertz, wie wir sie hier in Deutschland haben, die haben Sie nur dann, wenn Sie wirklich genau mit der Erzeugung und dem Verbrauch im Einklang stehen. Ja, ja. Und wenn sie dann abweichen, wird die Netzfrequenz entweder größer oder kleiner. Mhm. Und das merkt man schon. Okay, interessant. Ja. Und die USV, die entkoppelt das im Endeffekt? Die trennt die Netze, sodass sie die Störungen weg haben. Mhm. Kostet natürlich eine USV. Deswegen muss man sich überlegen, wie man jetzt so ein Sicherheitskonzept auch beim Strompfad macht. Die guten Serversysteme haben in der Regel zwei Netzteile drin. Mhm. Und man könnte ja sagen, den einen Pfad mit dem Stromkreis A setze ich auf ein USV-System, den Stromkreis B nicht. Mhm. Und spare mir dadurch die Hälfte der Investition. Mhm. Und dann würde der Stromkreis B ungesichert sein. Wenn der wegbricht, würde der Stromkreis A noch stehen und mir den Server versorgen. Das klingt aber so, also ich meine, Kostendruck gibt's überall. Klar. Aber es klingt so, als ob das Thema Optimierung ein wichtiges wäre. Das ist ein sehr wichtiges Thema, gerade in der Infrastruktur, denn diese Sicherheit oder Redundanz oder Ausfallsicherheit, die kostet. Man muss sich als Kunde genau überlegen, welches Geld investiere ich in welchem Bereich nachher. Ja. Gut, nach dem USV-System kommt dann die Unterverteilung. Sie müssen den Strom zu den ganzen Schrankreihen bringen. Und von den Schrankreihen bis hin zu dem einzelnen Server. Deswegen haben Sie im Schrank hinten Steckdosensysteme sitzen. Und die gibt es inzwischen auch in verschiedensten Ausführungen. Es gibt die, sagen wir mal, Basic-Module. Das sind ganz normale Steckdosen, die man sie von zu Hause von vielleicht so einer Steckdosenleiste mit Schuko-Steckdosen kennt. Dann gibt es welche, die messen schon. Denn wir wollen ja irgendwann mal messen, sind wir effizient, verbrauchen wir die Energie optimal. Stichwort Monitoring. Ja. Deswegen kann man einen Schrank ausmessen, wenn man das will. Dann gibt es welche, die lassen sich einzeln schalten, sodass sie jeden einzelnen Topf einer Steckdose an- und ausschalten können. Mhm. Das hat den Vorteil, wenn ein Server jetzt sich aufgehangen hat, sie müssen nicht mehr ins Rechenzentrum gehen, dann den Schrank 7 suchen und dort auf der Höheneinheit 17 den Server manuell ein- und ausschalten. Den falschen, wenn es dumm geht. Wenn es dumm geht, den falschen. Sie können das auch aus der Ferne machen, indem sie einfach die Steckdose an- und ausschalten. Ja. Der zweite große Vorteil ist, wenn wirklich mal ein Blackout gewesen ist und das Rechenzentrum wieder hochfahren muss, die Anlaufströme aller Maschinen zusammen sind höher als das, was ein USV-System oder vielleicht auch ihre Einspeisung hergibt. Ja. Deswegen kann man sich über solche intelligenten Steckdosensysteme auch Hochlaufszenarien programmieren. Mhm. Also sagen, diese Maschinen zuerst, dann diese, dann diese. Mhm. Mhm. Und genauso können sie auch dann Shutdown machen, Not-Shutdown, wenn es wirklich sein müsste. Wozu bräuchte man einen Not-Shutdown? Im Fall von Feuern zum Beispiel. Okay, ja, okay. Wenn sie irgendwann jetzt mit Gewalt einen Schrank stromlos machen müssen. Okay, da reden wir dann, über Feuer und so reden wir nachher nochmal drüber. Deswegen gibt es wirklich ein ganzes Spektrum von Steckdosenleisten. Sie können auch pro Dose messen, wenn Sie das möchten. Und es gibt sogar geeichte Steckdosenleisten. Geeichte deswegen, wenn Kunden dann eine Rechnung bekommen wollen. Sie haben jetzt einen Server in einen Schrank reingestellt, beziehen Strom von jemandem und der wird Ihnen in Rechnung gestellt. Und wenn Sie eine Rechnung schreiben wollen, die wirklich auch vor Gericht dann standhält, dann brauchen Sie eine geeichte Messung. Deswegen gibt es auch geeichte Steckdosensysteme, wenn Sie rechnungssicher sein wollen. Ist es üblich, dass man seinen Kunden die konkreten Betriebskosten in Rechnung stellt oder pauschalisiert man das nicht üblicherweise? Ein Blade oder ein Rechner, eine CPU kostet halt 10 Euro. Ja, Sie brauchen irgendeinen Anhaltswert und das müssen Sie ja vertraglich festhalten. Dass Sie es messen müssen, ist schon klar. Aber das die Frage ist immer, wo wollen Sie messen? Sie können anfangen, in der Unterverteilung zu messen. Sie können am Beginn der Schrankreihe zu messen. Und es ist immer die Frage, wie granular verkauft jemand seine Rechenzentrumsfläche, wenn wir wieder bei vermieteter Rechenzentrumsfläche sind. Manche haben solche einzelnen Käfige, Cages genannt, die einem Kunden gehören. Dann wäre eben das Maß der Dinge wenigstens diesen Käfig ausmessen. Ja. Es gibt aber auch welche, die kleinteiliger vermieten, wo sie bis in einem Schrank vielleicht 4 Kunden drin haben. Wenn sie dann aber die Kunden separieren wollen von der Rechnung, dann müssen sie wirklich den Schrank entsprechend genau ausmessen. Klar, ich bin kein Rechenzentrumsgroßkunde, aber die Angebote, die ich halt so kenne, das ist halt dann irgendwie, gibt es ja irgendeinen Preis pro Monat, da wird dann nicht gefragt, wie viel jetzt tatsächlich an Amperestunden durch den, aber gibt es wahrscheinlich auch solche und solche Modelle. Ja. Gut, der zweite wichtige Pfad ist dann das Thema Kühlung, denn alles, was Sie in Strom reinstecken in ein Rechenzentrum, wird in Wärme umgewandelt und die Wärme muss wieder raus aus dem Rechenzentrum. Hoffentlich nicht alles. Also ein bisschen was geht auch über die Datenleitungen raus. Ja, und überhaupt ein bisschen was wird in Rechen arbeiten. Ja. Und das ist eine ziemliche Herausforderung. Und das ist auch der Punkt, wo am meisten noch Energie eingespart werden kann. Mhm. Und sehr, sehr viel Intelligenz, sowohl von den Server-Speicherherstellern, wie aber auch von den Kollegen von Rittal, wird halt in das Thema Kühlung reingesteckt. Wie kann man ein Rechenzentrum optimal kühlen? Aus Sicht der Serverhersteller gibt es einen wichtigen Verband, diesen Namen sollte man vielleicht mal gehört haben, der heißt ASHRAE. Mhm. Das ist ein Verband, der aus den USA herausgetrieben wird. Da sind alle wichtigen Hersteller aktiver Komponenten drin. Und die geben eine Empfehlung aus, in welchem Temperaturbereich und in welchem Bereich der Luftfeuchtigkeit sollten Rechner betrieben werden. Und was im Moment so allgemein anerkannt ist und wonach sich die meisten Hersteller dann auch richten, ist halt eine Temperatur von etwa 18 bis 27 Grad vor den Computern, vor den Servern, vor den Speichern. Das heißt, in einem Rechenzentrum muss es warm sein. Wenn es in einem Rechenzentrum kalt ist, wird Energie verschwendet. Auf der kalten Seite muss es zwischen 18 bis 27 Grad warm sein. Sie reden von der kalten Seite. Das ist die kalte Seite. Was heißt der Begriff? Also, verstehe ich nicht. Die Computer brauchen kalte Luft. Und um die CPUs zu kühlen. Das heißt, die haben dann vorne die Ansaugung? Genau, haben vorne die Ansaugung. Durch die CPUs wird die Luft erwärmt und kommt dann etwa mit 10 bis 12 Grad höherer Abluft wieder raus. Mhm. Das heißt, wenn ich vorne 18 Grad kalte Luft habe, habe ich hinten 30 Grad warme Luft, aus dem Server rauskommt. Ist dann auch so organisiert, dass eine standardisierte aktive Komponente auch, ich sag's mal, ihren Lufteinlass auf der Vorderseite von dem neuen Sensorrack haben muss, und den Lüfter hinten. Bei Servern ist das so, dass die Ansaugung von vorne ist und das Ausblasen hinten. Bei einer Vielzahl von Switches finden sie das auch, aber bei den großen Switches, wo Ports teuer sind, und die Ports sind alle vorne auf der Frontseite, haben sie dann Strömungsrichtungen von rechts nach links. Okay. Und das ist dann ein bisschen Herausforderung, um den Luftstrom im Rechenzentrum optimal auszurichten. Das heißt, Sie müssen dann dafür sorgen, dass Ihre Server, die in der unteren Hälfte des Schrankes sitzen, die Luft von vorne bekommen und der große Switch, der oben sitzt, die ihn von der Seite bekommt. Aber das kann man mit einer geeigneten Luftführung machen. Geeignete Luftführung heißt? Das heißt, mit ein bisschen Blech oder Plastik, mit entsprechenden Luftführungselementen kriegen Sie die Luft an die Stelle, wo Sie sie brauchen. Aber dadurch, dass die meisten Komponenten, sage ich jetzt mal, vorne ansaugen und hinten ausstoßen, wie sind die Schränke dann im Rechenzentrum aufgebaut? Sie müssen dafür sorgen, wenn Sie Schrankreihen haben, dass sich vor den Schrankreihen eine kalte Luft ausbildet. Das heißt, da wird die halt eingeblasen? Da wird sie eingeblasen. Da kommen wir noch dazu. Aber da wird sie eingeblasen, sodass sie eigentlich vor den Schrankreihen, vor den Servern, vor den Switches eine Kaltluftreservoir haben. Sie müssen die Schränke auch optimal abdichten, sodass die kalte Luft sich nicht mit der warmen Luft vermischen kann. Mhm. Und genauso der kalte Bereich vor den Schränken muss von dem warmen Bereich hinter den Schränken getrennt werden. Denn jedes Vermischen bringt Ihnen wieder eine schlechtere Effizienz. Sie müssen wirklich kalte Luft absolut sauber von warmer Luft trennen. Das heißt, wenn man jetzt mal so ein Rechenzentrum sich als Fußballfeld vorstellt, ja, wo ich mehrere so Reihen habe. Dann haben Sie mehrere Gänge und Sie müssen die kalte Seite des Ganges von der warmen Seite des Ganges abtrennen. Das heißt, erstmal stehen die Schränke dann auch sozusagen gegenseitig, dass genau, die Hinterseiten von zwei Reihen auf sozusagen an einen Punkt richtig hin blasen. Rückseite zu Rückseite. Rückseite zu Rückseite. Und bei der anderen Seite Frontseite zu Frontseite. Okay, das habe ich nämlich bei der Vorbereitung irgendwo gelesen, dass es eben kalte Gänge und warme Gänge gibt. Genau. Und das kommt eben genau, genau von diesem Layout. Und das hat den Grund, dass sie halt möglichst effizient sein wollen. Denn immer wenn sich kalte Luft mit, ja, warmer Luft vermischt, haben sie einen Verlust. Sind diese Gänge dann wirklich voneinander abgedichtet? Ja. Also gibt es da Trennwände? Da gibt es eine Menge Möglichkeiten, das abzutrennen. Das werden wir vielleicht nachher nochmal im Rechenzentrum sehen. Ja. Gibt es Bleche erstmal dafür oder Plastikverkleidungen, die dafür sorgen, dass alle Löcher, nicht benutzte Einbauplätze, abgedichtet sind, sodass wirklich die Luft vor den Maschinen bleibt. Selbst wenn der Schrank nicht vollständig ausgebaut, ja, ist, können sie Teile davon mit Plastikeinsätzen verkleiden. Wenn sie Kabeldurchführungen haben, gibt es hochdichte Bürstenleisten, mit denen sie zwar das Kabel durchziehen können, aber die eigentlich die Luft möglichst wenig durchlassen. Mhm. Dann hat man gewisse Schaummaterialien, wenn sie zwei Schränke aneinander stoßen lassen, dass man die Zwischenspalte abdichtet. Okay. Und das sind alles Maßnahmen, um die Effizienz zu heben. Denn wichtig für die Klimatisierung eines Rechenzentrums ist eine möglichst hohe Temperaturdifferenz zwischen der kalten und der warmen Seite. Ja. Je höher diese Temperatureffizienz ist, Temperaturgradient ist, desto besser. Okay. Das heißt so 20 auf der Vorderseite und 35 und dann, auf der hinteren, genau, Seite. Genau. Und das hat folgenden Grund. Sie müssen die Wärme aus diesem Rechenzentrum wieder raustransportieren. Ja. Und dafür sind halt drei Faktoren sind da maßgeblich. Das ist einmal diese Temperaturdifferenz, dann die Masse, mit der Sie die Wärme rausbringen, wegen mir jetzt Luft. Oder also Massenstrom eigentlich. Der Massenstrom, Kuhpunkt. Ja, Volumenstrom. Ja, kann ja, Luft sein oder wenn wir mit Wasser klimatisieren, eben Wasser. Und dann der Wärmekoeffizient von dem Medium, ob das jetzt Luft ist oder ob es Wasser ist. Ja, und wenn, ja, Sie eine schlechte Temperaturdifferenz haben, dann müssen Sie viel, viel mehr Luft umwälzen oder viel mehr Wasser pumpen, um die gleiche Wärme rauszukriegen. Ja. Deswegen eine möglichst hohe Temperaturdifferenz. Und deswegen Abdichten der Schränke und kalt von warm trennen. Das heißt, in diesem Warmgang, wo die dann hinblasen, da ist es richtig warm. Ja, da ist es richtig warm. Da ist es richtig warm. Zwei Fragen. Erste, da wird dann auch aktiv abgesaugt. Da wird aktiv abgesaugt, ja. Wenn wir mal bei der Luftkühlung, so, ja, Luftkühlung, ja, bleiben. Jetzt aus Sicht der Wartungspersonal, ich meine, generell will man natürlich erstmal. Das ist der unangenehmere Arbeitsort von beiden Seiten. Genau. Was dort drin ist, wo man ein bisschen drauf achten muss, sind natürlich die Steckdosenleisten. Die sind in der Regel auf der warmen Seite. Mhm. Und die haben auch aktive Elektronik drin. Deswegen muss man sich schon angucken, was ist der Temperatureinsatzbereich einer Steckdosenleiste. Also, gut, das wissen die Hersteller, ja, das, ja, haben die. Und welche Ausblastemperatur haben meine Server? Mhm. Weil die Steckdosenleuchte anblasen. Solange ich mich in dem, sagen wir mal, allgemein anerkannten Bereich von ASHRAE bewege, dass wir sagen 18 bis 27 Grad vor der Serverebene und dann eine Temperaturdifferenz von vielleicht 10 bis 12 Grad, dann kann man sich ausrechnen, ist man vielleicht bei 35, 40 Grad, ja, so in der Größenordnung. Ja. Wenn Sie jetzt aber die neuesten Bestrebungen sich anschauen, dass es auch durchaus Maschinen gibt, die den erweiterten Temperaturbereich von ASHRAE aushalten und der geht von 5 Grad bis 40 Grad, dann kommen Sie mit einer Temperaturdifferenz auf der Rückseite halt zu, sagen wir mal, 50 oder 52 Grad, ja, und dann können Sie manche aktive Steckdosenleiste nicht mehr betreiben, weil dann die Elektronik nicht mehr mitmacht. Nochmal als Wartungspersonal. Sie haben vorhin gesagt, dass bei dem Switch die Stecker oder die Buchsen vorne sind. Hm? Ist dann schon so ausgelegt, dass man eigentlich in dem warmen Bereich seltener zu tun hat. Das schon. Aber Sie müssen sich auch jetzt überlegen, wie führe ich die Kabel? Habe ich die Ports hinten oder Ports vorne? Ich kann auch einen Switch verkehrt drum einbauen und dafür halt sorgen, dass er noch richtig Luft bekommt, weil die meisten Server haben auch hinten ihre Ports. Wenn das haben die das dann schon, ja, okay. Dann, tue ich mir an einer Stelle das Kabel durch den Schrank durchführen nach, ja, vorne, ja, oder lasse ich gleich den Switch verkehrt rum drin und verbinde hinten. Das muss man sich halt überlegen. Einer hat Verkabelungsaufwand etwas mehr, das andere ist bei der Luftführung ein Aufwand etwas mehr. Dann müssen die Luftröhren, ja, irgendwie machen. Ja. Ja. Dann haben wir jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten, grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, ein Rechenzentrum zu klimatisieren. Einmal indirekt oder direkt. Indirekt würde heißen, ich habe Wasser als Transportmedium, um jetzt Kälte ins Rechenzentrum reinzubekommen. Mhm. Und direkt würde heißen, ich blase Luft in das Rechenzentrum, kalte Luft. Ja. Ist vielleicht der erstmal einfachere Ansatz. Ich habe einen Doppelboden, auf den meine Schrankreihen draufstehen. Der Doppelboden hat Perforationen vor den Schränken, sodass kalte Luft hochkommen kann. Und ich muss jetzt dafür sorgen, dass halt kalte Luft reingeblasen wird. Mhm. Und das ist das, was man direkte Freikühlung nennt. Mhm. Jetzt kann ich nicht beliebig kalte Luft reinblasen. Wir haben ja eben von gehört, sie muss irgendwo im Bereich sein zwischen 18 und 27 Grad. Ja. Das heißt, wenn jetzt draußen 12 Grad ist oder noch niedriger, kann ich das nicht direkt in das Rechenzentrum reinblasen. Denn dann würde es zur Befeuchtung kommen. Denn irgendwann komme ich unter den Taupunkt. Ja. Dann habe ich Tröpfchenbildung, es bildet sich Rost oder die Tröpfchen fliegen bis in die Server rein. Gut, ich könnte Luftfeuchte rausnehmen, aber das ist schon das auch kostet nicht ja auch wieder Geld. Geld. Kostet ja, auch wieder Geld. Klar. Die einfachste Möglichkeit ist, mit warmer Abluft des Rechenzentrums zu mischen. Das heißt, ich habe genügend warme Luft eigentlich zur Verfügung und mische mit der warmen Abluft des Rechenzentrums. Wenn ich 12 Grad einblase und ich will 18 Grad haben, muss ich einen gewissen Anteil der warmen Rückluft einfach wieder der kalten Zuluft dann beimischen, sodass ich so eine Mischkammer habe. Ja. Dann gibt es einen Bereich, wo ich eigentlich nichts tun muss. Das heißt, wenn es draußen ungefähr so ist, wie ich es auch gerne im Rechenzentrum hätte, dann muss ich wenig beimischen. Ja. Das ist da eigentlich der sehr schöne Effekt. Und wenn man sich jetzt überlegt, 27 Grad verträgt noch mein Server und ich muss hier in Deutschland ein Rechenzentrum mit direkter Freiluft klimatisieren. Und Sie müssen sich mal überlegen, wie lang habe ich im Jahr eine Temperatur, die unterhalb 27 Grad ist. Ja, das heißt, mehr als 9 Monate im Jahr habe ich überhaupt kein Problem, mit kalter Außenluft mein Rechenzentrum zu versorgen. Und nur an den Tagen, wo es draußen jetzt wärmer ist als im Rechenzentrum selber, macht es keinen Sinn, jetzt 30 Grad warme Luft in das Rechenzentrum reinzubringen. Und da muss ich mir noch etwas überlegen, was ich dann tun kann, wenn es draußen wärmer ist als diese 27 Grad. Gibt es auch Möglichkeiten wie adiabatische Kühlung, das heißt, man sprüht einen Wassernebel und durch diese Verdunstungskälte senkt man die Temperatur. Mit den Komponenten da nicht kaputt. Ja, ich heb ja auch gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit. Es kommt ja kein Wasser rein, die Luft wird feuchter. Ja, ich muss immer gucken, wo bewege ich mich. Ja, wenn draußen gerade ein Gewitterregen ist und ich sehr feuchte Luft habe, dann wird es schwierig. Schlecht, Oder ich erzeuge dann elektrisch kalt. Also das geht auch mit dem Chiller, mit dem wirklichen klassischen Chiller als Backup. Aber man kann damit sehr, sehr viel Energie sparen, da ich eigentlich das ganze Jahr über, also einen großen Teil des Jahres über, einfach die kalte Außenluft nutze. Also idealerweise baue ich die Rechenzentren tatsächlich dahin, wo genau diese Aussage gilt. Das ist so ein Trend, den Sie bei großen Rechenzentren auch beobachten können, denn klimatisieren kostet. Und deswegen macht es schon Sinn, mit großen Rechenzentren in kältere Regionen zu gehen. Wenn Sie wieder den PUE sich von Google anschauen, auf der Google-Effizienzseite, dann werden Sie auch die Schwankungen sehen in der Effizienz der Rechenzentren. Jahreszeit. Sehen Sie, genau, das sehen Sie, die sind auf der nördlichen Halbkugel und die Effizienz wird im Winter umso besser. Okay. Ja. Gut, und indirekte Freikühlung würde heißen, ich habe ein Transportmedium, in dem Fall Wasser. Ich kühle halt außerhalb des Rechenzentrums mit einem Wärmeaustauscher mit kalter Außenluft das Wasser ab, pumpe das kalte Wasser ins Rechenzentrum rein zu einem weiteren Klimagerät. Dort wird ein Luftstrom aus dem Rechenzentrum durch den Wärmeaustauscher geleitet und dann habe ich die kalte Luft wieder im Rechenzentrum. Das hat aber auch seine Vorteile, denn ich habe keinen Luftaustausch mit außen. Ich habe wirklich zwei getrennte Luftbereiche. Warum ist das nützlich? Das ist deswegen nützlich, ich muss mir keine Gedanken um die Luftfeuchtigkeit machen. Okay, ich muss keine Gedanken mir um die Verschmutzung der Luft machen. Wenn Sie sich jetzt überlegen, Sie blasen direkt Luft von draußen rein und Ihr Nachbar zündet gerade jetzt seinen Strohhaufen an oder die Äste, die er von seinem Apfelbaum abgeschnitten hat und Sie holen diese Luft rein. Woher sollen Ihre Rauchsensoren im Rechenzentrum wissen, dass Ihr Nachbar draußen etwas verbrennt und nicht Ihr Server anfängt zu kokeln? Soviel zum Thema Rechenzentrum auf der grünen Wiese. Blütenstaub ist auch so ein Thema. Ja, klar, stimmt, das müllt alles zu. Oder Sandstürme. Sie brauchen halt sehr, sehr viel Filter. Sie müssen sich die Reinheit der Filter angucken. Ja, okay. Deswegen kann es auch Sinn machen, wenn man die beiden Luftkreise trennt. Aber Sie haben jetzt Wasserkühlung, also das Wasser als Transportmedium. Genau, also sprich die eigentliche Kühlung im Rechenzentrum ist immer noch Luft. Ist in der Regel Luft. Jetzt haben wir auch bei dieser luftgekühlten Systemen haben wir auch noch einen wesentlichen Unterschied. Wir haben ja eben schon gesagt, wir bringen sie über einen Doppelboden hin. Ja. Das sind Komponenten, die es ja schon sehr, sehr lange am Markt gibt. In dem amerikanischen Sprachgebrauch heißen die Crack-Systeme, Computer Room Air Conditioner sind große Wärmeaustauscher mit großen Ventilatoren, die halt die Luft in den Doppelboden blasen. Im deutschen Sprachgebrauch hört man oft Umluftklimasysteme. Die haben ihre Begrenzung damit, dass sie nur ein gewisses Luftvolumen bis in die Mitte des Rechenzentrums blasen können. Wenn es sehr, sehr viele Schrankreihen sind, ja, dann haben sie Schwierigkeiten, die Luft wirklich gezielt an bestimmte Stellen zu bringen. Solange sie eine durchschnittliche Last von vielleicht 5000 Watt pro Schrank haben, was viel ist, dann würde es mit Kreck-Systemen funktionieren. Wenn sie anfangen, in Bereiche zu gehen, wo sie bis 10.000 Watt haben in einem Schrank, dann macht es Sinn, die Klimageräte direkt in die Reihe reinzustellen. Das heißt, sie haben einen Kaltgang mit einer gewissen Anzahl von Schränken und die Klimageräte stehen mit den Schränken in der Reihe und die blasen die kalte Luft direkt in die Reihe rein und damit wird das Volumen, das Luftvolumen kleiner, das sie umwälzen müssen. Ja, und sie werden effizienter. Und die Leitungen sind kürzer, weil die Leitungen haben ja einen riesen Widerstand, Rohrwiderstand. Ne? Ich meine, das kommt ja auch dazu. Und dann, wenn sie High-Performance-Computing haben, wie sie es von Superrechnern kennen, dann hat ein Schrank ein Klimagerät oder vielleicht sogar zwei, sodass eigentlich Schrank und Klimagerät miteinander verbunden sind. Das Klimagerät bläst die kalte Luft in den Schrank vor die 19-Zoll-Ebene. Die Tür ist wirklich eine Glastür, sodass die Luft nur zu den Servern kann. Ja. Und auf der Rückseite wird die warme Abluft im Schrank von dem Klimagerät wieder aufgefangen, sodass die Luft im Schrank horizontal kreist. Okay, also und Hochleistungs- Mini-Rechenzentren. Ja. Genau, und Hochleistungsklimageräte in der Größenordnung können bis 55 kW, 55.000 Watt aus einem Schrank rausholen. Okay, aber das sind wir jetzt immer noch bei der Luftkühlung. Ja? Das ist immer noch bei der Luftkühlung. Wann würden wir denn jetzt Wasserkühlung einsetzen? Sie haben gesagt, die Transportlänge oder Transportmenge. Ja, jetzt müssen wir jetzt noch einen sehr, sehr wichtigen Aspekt vielleicht mal angucken, der auch für die nächsten Jahre wahrscheinlich auch politisch stärker in den Vordergrund kommen wird. Das ist halt das Thema Nachhaltigkeit und Energienutzen. Wir haben ja eben gesagt, wir haben im Bereich von Megawatt Rechenzentren und wir blasen diese Megawatts ja eigentlich wieder in die Atmosphäre rein. Entweder bei der direkten Freikühlung über die Abluft, die direkt rausgeht, oder halt indirekt, indem ich halt draußen einen Wärmeaustauscher sitzen habe, mein Wasser wieder runterkühle. Aber eigentlich geht da eine Unmenge Wärme verloren. Und wenn man sich jetzt Gedanken darüber macht, wie könnte man diese Abwärme nutzen, dann ist immer die Frage, auf welches Energieniveau bringe ich diese Wärme? Denn auf welche Temperatur? Auf welche Temperatur, genau. Wenn Sie jetzt hinter der Schrankebene 40 Grad haben oder 35 Grad haben und vielleicht mit 15 Grad kaltem Wasser reingegangen sind, dann haben Sie dann im Rücklauf vielleicht 23 Grad warmes Wasser. Das ist aber nicht besonders warm. Sie könnten mit einer Wärmepumpe vielleicht etwas erreichen, aber das ist immer noch nicht auf einem Niveau, wo es anfängt, interessant zu werden. Für Fernwärme oder irgend sowas. Wenn man jetzt sich aber moderne Supercomputer anguckt, wir haben hier das Leibniz-Rechenzentrum in München. Ein wirkliches Hochleistungsrechenzentrum. Und die haben eine direkte CPU-Kühlung mit Wasser. Das heißt, der Kühlkörper auf der CPU wird nicht mehr von Luft umströmt, sondern halt von Wasser durchflossen. Und sie brauchen dann auch nicht 15 Grad kaltes Wasser. Der Leibniz-Supercomputer in München, der braucht 40 Grad warmes Wasser. Und hat halt dann einen entsprechenden höheren Rücklauf. Ja. Und damit können sie das Brauchwasser für ein Bürogebäude schon bereitstellen. Okay. Und der Aquasa an der ETH in Zürich, der ist noch eine Stufe weiter. Das war die Idee, halt bis in das Silizium reinzugehen. Wieder mit hochreinem Wasser. Und der hat einen Vorlauf von 60 Grad. Und wenn Sie mit einem sehr hohen Rücklauf dann zurückkommen, dann können Sie mit diesem heißen Wasser auch etwas anfangen. Denn ein Adsorptionsprozess, das heißt, dass Sie aus einer Abwärme wieder Kälte sich erzeugen, der startet bei 65 Grad, 65, 70 Grad. Und das wird natürlich dann sehr interessant. Schon ein bisschen unintuitiv, ne? Nämlich dahingehend, dass man jetzt versucht, den Kreislauf auf ein höheres Temperaturniveau zu kriegen, weil dann die Luft in oder das Wasser nützlicher wird, weil es dann zu Fernwärme. Überlegen Sie mal, Sie hätten jetzt die CPUs auf ihren Servern über so ein Wassersystem gekühlt. Das restliche Board der CPU, die Speicher, die Switches, die sind ja nicht auf diesem Niveau. Die müssen sie ja noch traditionell kühlen. Wenn sie aber mit der Abwärme der CPU sich die Kälte für diese Komponenten erzeugen könnten und nicht in die Atmosphäre blasen, dann hätten sie natürlich einen schönen Effizienzgewinn. Ja. Es gibt auch noch andere Ansätze, einfach um diesen Weg zwischen dem Kühlmedium und der eigentlichen CPU zu verkürzen. Und ein solcher Weg ist, das ganze Board in ein Flüssigkeitsbad zu stellen. Okay. Da gibt es auch einige Ansätze, machen wir nicht bei Rittal. Aber eine Möglichkeit ist zum Beispiel Novec. Novec ist eine Flüssigkeit, wie man sie aus der Feuerlöschtechnik kennt, weil sie Komponenten die Wärme entzieht. Ist halt eine nicht leitende Flüssigkeit. Ja. Und man taucht die ganzen Boards einfach in dieses Novec-Bad rein. Mhm. Es gibt auch Ansätze von Unternehmen mit Mineralölen, aber da ist natürlich die Wartung dann etwas schwerer, weil sie haben dann, wenn sie CPU-Board rausziehen, müssen sie erstmal abtropfen lassen. Ja. Okay. Das Thema Wasserkühlung hat Rittal einmal gemacht. Wir haben einen Supercomputer hier in Deutschland an der Universität mit Wasserkühlung gemacht. Aber damals waren wir unserer Zeit etwas voraus, da war die Frage der Gewährleistung. Denn wenn sie anfangen, Kühlkörper auszutauschen und Wasser in einen Server reinzubringen, dann schlagen normalerweise die Serverhersteller die Hände über den Kopf zusammen. Ja, und diese beiden, die ich eben genannt habe, einmal das Leibniz-Rechenzentrum und einmal der Aquasa bei der ETH Zürich, die sind von IBM gemacht. Und wenn IBM an ihrem Server neben dem Stromanschluss und dem Netzwerkanschluss auch noch einen Wasseranschluss hat, dann ist es eigentlich nur noch eine Frage dann von den Schnittstellen. So eine Art Gardena hinten drauf. Ja, so ist das aber auch. Ja, klar. Ja, muss ja. Und dann ist die Frage der Garantie ist dann nicht mehr da ein Problem. Da leckst keine Probleme, dass dann irgendwie irgendwas leckt und dann das halbe Rechenzentrum rumsabbert und kein Problem. Bis jetzt kein Problem. Okay. Aber Luft ist schon Mainstream. Also höre ich ja, so ein bisschen im Moment ja. Aber das ist so ein Trend, den man beobachten kann, dass man sich bei großen Applikationen schon Gedanken darüber macht, kann man mit Wasser kühlen oder was mache ich mit der Abwärme? Wir haben auch einen Kunden hier in Deutschland, das ist so ein Hoster für Gemeinden. Wie nennt man das? Das nennt man, das ist ein Stadtwerk, das sind halt, die ihre Dienstleistungen für andere Kommunen bereitstellen. Und der beheizt mit der Abwärme ein Schwimmbad. Ohne dass er jetzt Wasser gekühlt hat, direkt Wasserkühlung an der CPU hat. Ja. Der nutzt halt die warme Rückwasser, um halt ein Schwimmbad zu heizen. Klar, ich meine, das ist ja immer das Ideale, ne? Dass man die Bilanz dadurch optimiert, dass man zwar nicht weniger Strom verbraucht, aber das Ergebnis Warmwasser oder Warmluft für irgendwas anderes einsetzt. Stadtwerke Hamburg haben das auch gemacht. Die nehmen halt eine Wärmepumpe dann, um aus diesem etwas niedrigen Temperaturen des Rückwassers halt dann das auf ein höheres Niveau zu heben und tun dann bei den Stadtwerken die Duschen für ihre ganzen Arbeiter, die sie dort haben, bei den Müllabfuhren, wo sie auch überall sind, halt mit Heißwasser versorgen. Ja. Das geht schon. Okay. Für all diese Geschichten, also wir haben vorhin über den Stromverbrauch von dem Rechenzentrum geredet, so ein normaler Hausanschluss wird da vermutlich dann nicht reichen. Sind Rechenzentren dann irgendwie direkt ans Fernstromnetz angebunden, üblicherweise, oder wie läuft das? Das hängt von der Größe ab. Natürlich. Das hängt wirklich von der Größe ab. Wenn Sie jetzt diese großen Hosting-Rechenzentren in Frankfurt anschauen, dann haben die eigene Trafostationen. Okay. Und die müssen sich auch mit den Stadtwerken absprechen, wann sie mal den Nottest machen und ihre Diesel einschalten, denn sie können nicht ein Rechenzentrum im Megawattbereich dann einfach vom Netz nehmen, ohne dass der Energieversorger das nicht merkt oder die Haushalte das nicht merken. Ja. Das müssen die sauber abstimmen, wann sie so einen Test machen. Gibt es so einen Trend zu immer größeren und damit auch in der Folge wahrscheinlich immer weniger und immer konzentrierteren Rechenzentren? Hat es auch Folgen für die Effizienz? Wahrscheinlich, wenn man weniger Overhead hat. Nicht nur jetzt Bürobeleuchtung wie ihr Beispiel von vorhin. Also wenn man wirklich große Rechenzentren anschaut, die optimal designt sind, dann haben die schon eine sehr, sehr, sehr gute Effizienz. Man kann aber auch bei kleinen Rechenzentren auch so eine gute Effizienz hinbekommen. Es ist immer die Frage, welche Infrastruktur halte ich vor und wie gut ist diese Infrastruktur ausgelastet? Denn wenn ich jetzt eine gewisse Anzahl von Schränken mir hingestellt habe, ein USV-System von einer gewissen Größe und ich habe nicht die Computer dahinter, weil ich in meinem Geschäftsmodell erst über einen Zeitraum von 5 Jahren da mit dem Wachstum dort sein werde, dann müsste ich mir über eine skalierbare Lösung dann nachdenken. Dass ich mir ein modulares USV-System hinstelle, dass ich mir eine modulare Klimatisierung hinstelle und dass meine Infrastruktur dann mit meinem Geschäft wächst. Denn wenn ich die Infrastruktur zu groß wähle, dann ist einfach der Overhead das Limitierende dann bei der Effizienz. Ja. Ob es der Trend zu Cloud-Rechenzentren geht, das ist unheimlich von den Ländern abhängig. Wir in Deutschland hier sind da etwas zurückhaltend. Der Mittelstand bei uns ist im Moment sehr vorsichtig geworden, auch durch die jüngsten Debatten, die wir ja durch NSA gehabt haben. Da sind die Deutschen etwas zurückhaltend. In anderen Ländern, USA, würde ich sagen, ist der Trend zu Cloud-Rechenzentren und gehosteten Services wesentlich größer als bei uns. Ich meine, da gibt es ja auch mehrere Aspekte. Ich meine, Hosting ist ja an sich erstmal nichts Neues. Ich meine, Hosting macht ja nicht jeder, aber ist ja durchaus Standard. Und Cloud hat ja auch zwei Begrifflichkeiten oder Bedeutungen. Das eine ist ja wirklich, dass die Rechner remote stehen von irgendeinem Rechenzentrumsdienstleistungsprovider. Aber das andere, wichtigere vielleicht, ist dieses ganze automatische Provisioning, automatisch Hochfahren von zusätzlichen Instanzen. Und das kann ich ja auch in meinem Rechenzentrum im Keller tun. Also eine Cloud-Infrastruktur kann auch bei mir im Keller stehen. Ja, es gibt ja diese Mischformen, Private Cloud, genau. Hybrid Cloud, Public Cloud. Und wovon Sie jetzt geredet haben, war die tatsächlich physikalische Konzentration in einem remoten Rechenzentrum und nicht diese Infrastrukturstory. Ja. Wollte ich nur kurz klarstellen, dass das begrifflich... Ja. Okay. Sie haben vorhin schon was von Notabschaltung bei Feuer erwähnt. Ist das so Feuer so das größte Gefahrenthema für ein Rechenzentrum? Ja, Sie müssen eine ganze Reihe von Sicherheitsaspekten betrachten bei so einem Rechenzentrum. Das erste hatten wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen bei dem Thema Viren, ob es nicht einfacher ist, den Rechner einfach mitzunehmen. Damit fängt es ja an, Zugriffsschutz. Ja. Dass sie halt wirklich das Rechenzentrum entsprechend gegen Zugriff schützen, die einzelnen Räume des Rechenzentrums, die einzelnen Schrankreihen, die einzelnen Schränke gegebenenfalls. Also das sind tatsächlich Schlösser? Das gibt es wirklich. Es ist auch schon Kunden von uns passiert, die halt sehr schnell gewachsen sind und die dann Server in Büroumgebungen stehen hatten. Und ein Standardschrank hat ein Standardschloss. Und wenn sie da nichts machen, dann geht das relativ einfach auf. Und dann kann man den Server wahrhaftig mitnehmen. Okay. Ja. Mit Standardschloss meinen Sie ein Standard, also hat jeder Schrank den gleichen Schlüssel? Ja. Oder 10 verschiedene. Ja, so ist das. Und die kann man aber tauschen? Die kann man tauschen, ja. Okay. Sie können Profil-Halbzylinder reinmachen, dann ist dieses schon mal etwas schwieriger geworden. Okay. Oder Sie können sich ein Safe hinstellen, wenn ein Anwalt jetzt wirklich sichere Umgebung braucht, dann kann man sich ein Safe hinstellen. Es gibt Safe-Lösungen. Ah, okay. Ja. Also es sind quasi Rechenzentrumsschränke mit Safe im Safe. Und der hat dann erstmal Zugriffsschutz. Mhm. Gibt es bestimmte Schutzklassen, das heißt Resistance Class. Das heißt, ein Einbrecher, ein Norm-Einbrecher hat einen bestimmten Werkzeugkoffer zur Verfügung. Er hat eine gewisse Zeit zur Verfügung und er hat die Baupläne. Und innerhalb dieser Zeit mit diesem Werkzeug darf er rein in diesen Schrank und entweder Schaden anrichten oder aufmachen. Ja. Und wenn er das nicht schafft, dann hat er Resistance Class 2 oder 3 oder 4. Ja. Und wenn Sie solche Bilder mal gesehen haben oder Videos gesehen haben, dann staunen Sie mit welche Intelligenz und mit welcher Kraft und Geschicklichkeit da Leute zu Werke gehen, um in einen solchen Safe reinzukommen. Und das sieht man bei Safe-Lösungen, hat man dieses Thema Resistance Class und dann auch, wo sie es nicht vermuten würden, bei all diesen grauen Kisten am Straßenrand, wo halt die Netzwerkverteiler der Telekom oder der Provider drin sind. Die haben auch diesen Vandalismusschutz, die müssen genauso geschützt sein. Okay. Mhm. Also das ist das eine Thema. Das andere ist sicherlich Feuer oder Rauch, meistens an sich Rauch. Sie haben in der Regel ein Zweikreissystem, das heißt so ein aktives System, das Ihnen die Luft im Rechenzentrum ansaugt und schaut, fängt ein Kabel an zu schmoren, sodass Sie da Partikelanalyse machen und damit bekommen Sie einen Voralarm. Das meinen Sie bei der Absaugung der warmen Luft? Das ist in der Regel bei der Absaugung der warmen Luft. Schauen Sie nach, ob da Partikel drin sind. Mhm. Und der zweite Sensor ist ein handelsüblicher Rauchdetektor für den Hauptalarm dann. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Arten halt zu löschen. Mit verschiedenen Schutzgasen oder halt mit so einer Flüssigkeit wie Norweg, die dann versprüht wird, dann gasförmig wird und dem Schmorbrand eigentlich die Wärme entzieht und damit abkühlt. Und dann haben sie eine gewisse Haltezeit. VDS würde dann sagen 15 Minuten, 20 Minuten, Verein der deutschen Sachversicherer. Was heißt Haltezeit? Verstanden. Dass sie diesen Zustand, jetzt haben sie gelöscht. Und sie haben jetzt eine Schutzatmosphäre geschaffen, in der kein Brand entstehen kann. Achso, die muss man quasi dann vorhalten. Und das muss eine gewisse Zeit gehalten werden. Aber in dieser Zeit müssen sie etwas tun. Sie müssen ja die Ursache wegnehmen. Die Ursache ist ein heißes Kabel. Das heißt, einen gewissen Teil des Rechenzentrums werden sie stromlos schalten müssen. Und in dieser Schutzatmosphäre haben sie dann wegen mir 15 Minuten Zeit, ihre Server- und Speichersysteme runterzufahren. Mhm. Und da kommt dann diese Notabschaltung. Gibt aber auch etwas aufwendigere Lösungen. Das sind solche Oxyreduktanlagen. Das heißt, sie reduzieren den Sauerstoffgehalt in ihrem Rechenzentrum. Also nicht nur, wenn es brennt, sondern immer. Sondern immer, sodass kein Brand entstehen kann. Okay. Sie haben halt immer noch den Voralarm und wissen, ja, da passiert etwas, aber es kann nichts passieren, da kein offenes Feuer entstehen kann. Sie müssen natürlich auch etwas tun. Ab wie viel Prozent? Der wird um 3 oder 4% gesenkt. Das reicht, dass nicht mehr Panik kann. Das reicht, ja. Cool. Wusste aber nicht. Kostet Energie. Ja, klar. Kostet Energie, weil sie, die anderen, wenn sie jetzt ein Gas reinbringen, Argon oder Stickstoff, dann haben sie auch Druckentlastungsklappen, denn sonst würde ja der Druck zu sehr steigen und damit ändern sie ja das Mischungsverhältnis und es macht im Prinzip nichts anderes. Ja. Ja, weil der Sauerstoffanteil dadurch geringer wird. Ja, klar, stimmt natürlich, ja. Und die sind immer noch von Menschen betretbar, weil wir auch mit 15% Sauerstoff oder 16% noch auskommen. Ja. Und wenn Sie jetzt einen Einzelschrank haben, dann ist es natürlich schon etwas schwieriger, einen Einzelschrank komplett dicht zu bekommen. Ja. Da ist die Haltezeit wesentlich kürzer. Und dann kann es schon sein, dass Sie dann wirklich hart abschalten müssen. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite ist ein Einzelschrank natürlich auch wahrscheinlich leicht zugänglich. Ja, aber es kann ja sein, dass es nachts passiert. Ja, das stimmt natürlich. Und dann lässt sich natürlich auch ein automatischer Ablauf machen. Sie können Ihre Steckdose stromlos schalten, das Problem ist weg. Und am nächsten Tag wissen Sie, irgendwo ist da drin eine Komponente, die defekt ist. Wird da typischerweise bei größeren Rechenzentren auch dann auch gleich die Feuerwehr automatisch mit alarmiert oder ist das? In der Regel ist es bei größeren Rechenzentren, bei den meisten Rechenzentren eigentlich so, dass die Brandmeldeanlage auf die Feuerwehr aufgeschaltet ist. Wenn sie ausgelöst ist, haben sie erstmal das Problem, dass sie nicht rein dürfen. Die Feuerwehr? Sie dürfen nicht rein. Die Feuerwehr darf rein. Und sie dürfen erst wieder rein, wenn die Feuerwehr da gewesen ist. Das heißt, die haben dann auch, wenn wir jetzt wieder das Ganze mit der Zugriffskontrolle überlagern, brauchen die ja in Anführungszeichen Schlüssel. Genau, die brauchen Schlüssel, die müssen wissen, wo der Schlüssel ist, sie müssen Notfallpläne haben, die Feuerwehr muss den Zugriff haben. Und dann, die Feuerwehr weiß, wie man mit Rechenzentren umgeht? Die weiß, wie man mit Rechenzentren umgeht, ja. Gut, dann sind wir bei dem Thema physikalische Sicherheit, dass sie halt Zugriff oder in diesem Fall Rauchfeuer. Aber das ist auch nicht das Einzige. Es kann ja auch sein, dass sie Staub haben, dass sie Explosionen haben, dass sie Sprinkleranlagen drin haben in ihrem Gebäude. Und wir bieten auch Lösungen für physikalischen Schutz. Das eine waren ja die Safes, die ich eben schon mal angedeutet habe. Also die bauen sie auch? Gibt wir bauen Safes, richtige Safes, in die innen drin steht ein Schrank mit Klimagerät und allem, was man sonst braucht, um diesen Schrank zu betreiben. Aber der Schrank hat eben diese ganzen Wertigkeiten gegenüber Einbruch, gegenüber Feuer, Staub, Wasser. Also es ist kein 19-Zoll-Rack, das als das Safe ausgeführt ist, sondern ein Schrank, ein in dem Safe, dann ein 19-Zoll-Rack drinsteht. Genau, so ist also drumrum. Richtig. Okay. Und das Ganze können wir auch mit Räumen. Ich hatte ja vorhin von diesem Hoster in einer dieser großen Städten hier erzählt. Und dieser Hoster, der hat eine Busgarage. Und er hat gesagt, ich möchte in dieser Busgarage ein Hochleistungsrechenzentrum haben, ohne das Gebäude zu verändern. Denn von außen, aus Sicherheitsgründen, soll es immer noch wie eine Garage aussehen. Und dann haben wir aus Wand- und Raumelementen eigentlich einen großen Safe gebaut. Also quasi ein Haus im Haus. Genau. Ja, genau. Und diese Raum- und Wandelemente, Deckenelemente haben die gleichen Wertigkeiten dann. Mit Wertigkeiten meinen Sie Schutzklassen? Schutzklassen gegenüber Feuer, Staub, Trümmer. Okay. Was es da so alles gibt. Und der parkt jetzt seine Busse vor der Haustür oder hat keine Busse mehr. Wahrscheinlich. Okay. Ich habe da ein bisschen rumgegoogelt und habe da etwas gefunden namens Earth Data Safe. Also irgendwie einer, der sich im Berg eingegraben hat, in irgendwelchen ehemaligen Bergwerken. Ja, es gibt ja diese Ansätze. Es gibt sehr viele alte Bergwerke hier in Deutschland, die so aus Zeiten des Kalten Krieges noch sind, NATO-Bunker. Ja. In der Eifel gibt es einige. Wir haben auch einige dieser Lösungen in Norwegen oben. Das eine sind entweder auch dort NATO-Bunker gewesen oder Minen. Ja. Da haben sie das Problem des Zugriffs einfach sehr einfach. So eine Höhle hat ein oder zwei Zugänge, die leicht zu kontrollieren sind. Die Herausforderung bei Höhlen ist eher dann, wie bekomme ich die Wärme raus aus diesen Höhlen? Wie bekomme ich die Kälte rein? Denn direkte Freikühlung geht dort nicht mehr, denn sie müssten ja ein riesiges Luftvolumen durch die Stollen durchschaufeln. Von daher wird es in der Regel Wasser sein. Ja. Und auch das sind bei Megawatt-Rechenzentren entsprechende Mengen. Sie haben sehr, sehr große Rohrleitungen. Und sie müssen so einen konstanten Wasserfluss rein in die Mine oder rein in den Bunker und dann wieder raus aufrechterhalten. Und das Zweite ist natürlich eine intelligente Stromversorgung bis runter auf diese unteren Teilbereiche des Bunkers oder des Stollens. Denn das, was im Stollen A passiert, darf keinen Einfluss auf das haben, was im Stollen B passiert. Ja, ja. Sie müssen sich sehr genau überlegen, wie bekomme ich meinen Strom dorthin und wo platziere ich meine Notstromaggregate? Die werden in der Regel außerhalb sein, denn die brauchen Frischluft und sie haben ja die Abgase des Diesels. Elektromotor macht da wenig Sinn, ne? Deswegen werden sie 2 oder 3 Strompfade haben. Vielleicht Strompfad A für die Hauptversorgung, B für die Redundanz und vielleicht C für das, was sie über Notstrom bereitstellen wollen. Ja. Und wenn Sie jetzt sich überlegen, aus Sicherheitsgründen, und Sie haben eine Störung im Wasserkreislauf, mit wie viel Wasserkreisläufen gehen Sie dann runter in den Bunker? Denn wenn Ihnen die Hauptpumpe versagt, müssen Sie ja noch einen redundanten Wasserkreislauf haben. Ja, ja. Und das ist bei diesen Bunkeranlagen halt die Herausforderung, redundant Kälte und Strom hinzubekommen. Ich meine, also ich hatte so den Eindruck, gerade dieses Earth Data Safe, dass das da wirklich mehr um Langzeitspeicherung und weniger um ein aktives Rechenzentrum im Sinne von CPUs und Wärme produzieren. Gibt es schon im Bunker drin. Wer hat sowas? Sind es dann Banken, sind es Regierungen? Das sind in der Regel Hoster. Die jetzt an die Öffentlichkeit gehen, sind es Hoster. Im, sagen wir mal, privaten Bereich würde ich sagen, es ist vor allem Militär. Gut, okay, klar. Ja. Ja, die in solchen Dingern drin sitzen. Und was man ja auch immer so hört, ist, dass auch die typischen Banken, also irgendwie dann in Frankfurt irgendwie 10 Geschosse unter der Erde irgendwelche Rechenzentren haben. Es gibt Rechenzentren, da gehen sie von außen rein im Erdgeschoss und dann geht der Fahrstuhl nach unten. Genau. Ja. Und sie wissen da wahrscheinlich was drüber, aber dürfen es nicht sagen, weil das ist ja genau der Sinn von diesen Rechenzentren, dass man da nicht so furchtbar drüber redet. Ja, ich war in einigen drin, ja. Ja, das ist bestimmt spannend. Es ist spannend, ja. Wobei das Rechenzentrum, wenn man dann mal drin ist, wahrscheinlich nicht viel anders aussieht als jedes andere auch. Sie merken es ja nicht, ob das unter oder über der Erde ist, weil jeder Raum gleich aussieht. Genau, ja. Was noch vielleicht ein interessanter Aspekt ist das Thema CO2-neutrale Rechenzentren. Das sollten wir ja vielleicht von der Effizienz halt sich auch nochmal anschauen. Wenn Sie jetzt Greenhouse Data zum Beispiel googeln würden, oder wäre so eins, oder Wern Global in Island. Das heißt, das sind Rechenzentren, die finden sich schon mal klimatisch in einer Region, wo sie relativ viel Wind haben, viel kalte Luft haben. Und wenn sie dann als Hoster damit Werbung machen können, dass sie sagen, mein Rechenzentrum wird mit 100% regenerativer Energie betrieben, dann sind sie schon relativ nah bei CO2-neutral. Naja gut, also CO2-neutral hat ja zum einen den Aspekt, je weniger Strom ich verbrauche, desto besser. Das ist erstmal die Effizienzdiskussion, die wir vorhin schon hatten, ne? Und klar, wenn ich irgendwie über Wind oder Solar, aber ich verstehe nicht so ganz, was da jetzt aus Rechenzentrumssicht so das Spannende ist. Ich meine, ich kriege halt den Strom von irgendwo, was kein CO2 produziert. Okay, also ich meine. Nehmen wir nochmal das Google zum Beispiel. Google hat ja seine ganzen Effizienzwerte publik gemacht. Ja. Und Sie können jetzt wirklich bei Google verfolgen, seit etwa, ich glaube, 2009 oder so, wie die Effizienz der Rechenzentren von Jahr zu Jahr besser geworden ist, weil die wirklich sehr intensiv an ihrer Rechenzentrumstechnologie arbeiten. Ja. Was bei Google schwierig ist zu finden, das ist, wie viel Energie verbraucht Google in Summe und wie setzt sich diese Energie zusammen? Welche ist aus nuklearen Quellen, welche ist aus Kohle, welche ist aus regenerativen? Ja. Und wenn Sie aber bei Greenpeace gucken oder bei, wie ist der andere, World Wildlife oder wie die Burschen heißen, die listen auch diesen Energiemix auf. Und dann können Sie nachschauen, wie hoch ist der regenerative Anteil bei diesen großen Hostern, Providern. Und da gibt es einige, die wirklich damit Werbung machen und sagen, wir haben 100% regenerative Energie. Okay, aber was ich nicht verstehe ist, was hat es mit, also ich meine, aus Sicht des Rechenzentrums, ist es ja wurscht, wo ich meinen Strom herbeziehe. 2% des CO2-Ausstoßes weltweit ist von Rechenzentren. Wenn sie CO2-neutral sind, tragen sie dazu nicht bei. Absolut, aber ich meine, jede Energie, die ich verbrauche, wenn ich sie CO2-neutral erzeuge, ist es besser. Ja, also es ist eine Werbung. Okay, dann sind wir uns natürlich völlig einig. Grüne Werbung. Okay, einverstanden. Ich dachte, nein, das hat jetzt noch irgendein... Technologisch nichts. Eben, völlig egal. Ne? Aber grüne Werbung. Ja, okay. Ja. Sie haben gerade schon den Standort angesprochen. Was sind denn Kriterien von Standort? Also das eine, ich werde es vermutlich nicht in die Sahara bauen, weil es ist zu warm. Nach Utah glaube ich auch nicht. Aber da bauen, das ist auch so witzig. Ja, da gibt es ja dieses riesen NSA-Rechenzentrum. Verstehe ich nicht, warum das... Aber gut, gibt es wahrscheinlich andere Gründe dafür. Ja. Also geologisch halt möglichst kalte Region ist das eine. Genau. Ja. Stromanbindung brauche ich eine vernünftige. Hier in Europa sehen Sie ja so eine Tendenz, die in Richtung Skandinavien geht. Das Europa-Rechenzentrum Facebook ist im Norden von Schweden. Aus Temperaturgründen. Aus Temperaturgründen, ja. Haben sie auch die Möglichkeit, mit Meerwasser zu kühlen. Es genau, da das hat Google nochmal irgendwas gemacht. Ja, kam große Wärmeaustausche halt im Fjord. So ein Fjord hat 8 bis 9 Grad. Ja. Haben dann halt einen zweiten Sekundärkreislauf, halt mit dem normales Wasser halt in das Rechenzentrum reinströmt, aber mit dem Meerwasser kühlen sie die Temperatur wieder runter. Ja. Das ist halt auch sehr günstig. Man erwärmt natürlich dann das Meer. Ja, aber das sind Riesenmengen. Ja, klar. Nee, man kennt die Diskussion von Atomkraftwerken mit Kühltürmen und dann Ausleitung in den Fluss wieder und so. Und da ist es ja durchaus ein Thema. Ja, bei Atomkraftwerken, wenn man am Fluss sitzt, ist es natürlich schon ein Thema. Bei einem Fjord, der eine direkte Verbindung zum Meer hat, ist es etwas weniger kritisch. Ja, klar, logisch. Ja. Ja. Was gibt es sonst noch für Kriterien? Ich kann mir vorstellen, man will ja irgendwie auch... Der Strompreis. Der Strompreis ist ganz, ganz entscheidend. Das war, glaube ich, das Kriterium Wasserkraftwerke. Ja, und wir sind hier in Deutschland natürlich sehr hochpreisig, weil wir ja die Energiewende über den Strompreis zahlen und die Rechenzentren nicht davon befreit sind. Ah. Ja, und wenn Sie dann anschauen, was ein Strompreis in Schweden oder Norwegen ist, der ist natürlich nicht so hoch wie in Deutschland. Und Norwegen hat 99% des Stroms aus regenerativer Energie, weil die halt sehr, sehr viele Speicherseen haben in Norwegen und sehr viel Windkraft haben. Klar. Von daher ist das in Norwegen im Moment schon sehr attraktiv. Mhm. Tja. Stichwort Backup, Redundanz. Es gibt diese Tierklassen, einmal vom Uptime-Institut, die eine gewisse Architektur vorgeben, wie redundant sollte mein Rechenzentrum sein. Ja. Sodass man sich jetzt bei einem USV-Systems zum Beispiel überlegt, dass man es modular aufbaut. Ja. Das heißt, wenn ein Modul defekt ist, kann ich es austauschen, ohne die ganze USV-Anlage abzuschalten. Bei der Klimatisierung kann ich das auch machen. Bei Rechnern sowieso. Ja. Dann haben die Server hinten zwei Netzteile. Wenn ein Server zwei Netzteile hat, dann sollte man sich schon überlegen, ob man nicht zwei getrennte Stromkreise macht. Ja. Wenn man ein Problem auf Stromkreis A hat, dass man den Stromkreis B zur Verfügung hat. Wenn man sich das mit Stromkreisen überlegt, dann kann man sich das auch bei der Kühlung überlegen. Sollte ich nicht ein redundantes Klimatisierungssystem haben? Wenn ich ein Problem mit dem ersten Klimatisierungssystem habe, dass ich ein zweites habe, dann komme ich in eine höhere Verfügbarkeitsklasse. Ja. Und das geht mit diesem Uptime-Institut halt bis Klasse 4. Was sind das für Verfügbarkeiten? Und dann wird ausgerechnet in Prozent, 99,95. Wie viel darf das betragen? Das sind 26 Minuten Ausfall im Jahr. Für das gesamte Rechenzentrum? Für das gesamte Rechenzentrum. Und wenn Sie nach BSI gehen, die haben halt nicht diese Tierklassen vom Uptime-Institut, sondern das BSI, das sagt Verfügbarkeitsklassen. Ja. Die gehen von 0 bis 5. Und bei der Klasse 5, das ist absolut ausfallsicher oder mehr oder weniger absolut ausfallsicher. Absolut kann sie eigentlich nicht gehen. 99,9999, also 4,9 nach dem Komma. Ja. Und das ist eine halbe Minute des gesamten Rechenzentrums im Jahr. Eine halbe Minute ist schon verdammt wenig. Ja. Vor allem, weil man muss ja auch sämtliche Updates und sonst was irgendwie einspielen, dann ohne das Ding abzuschalten. Also es geht ja nicht nur katastrophische Abstürze, geht ja auch um Wartung. Ja, und deswegen ist Redundanz halt eine Kostenfrage auch. Ich muss mir genau überlegen, wie mache ich meine Redundanz? Was soll redundant sein? Ja. Was will ich eigentlich schützen? Dann kann man aber auch teilweise von den Großen lernen. Die Burschen von Google schalten ein Rechenzentrum im Sommer ab, wenn es einfach dort die Klimatisierung so teuer wird. Und Sie als Anwender merken das nicht, weil die Redundanz nicht im Rechenzentrum, sondern in der Applikation liegt. Und wenn Sie vielleicht auch morgens mal eine Google-Anfrage starten und die gleiche Google-Anfrage abends machen, dann werden die ersten 20 Ergebnisse gleich sein und danach aber nicht mehr, weil die Anfrage ja verteilt wird auf Systeme. Und Sie haben ja keine Kontrolle, ob das jetzt vom Rechenzentrum A, B, C oder D bearbeitet wird. Und die sind natürlich jeweils, so nennt man eventually consistent. Ja. Also die werden nicht direkt konsistent gehalten, sondern die replizieren sich im Laufe der Zeit. Das große Cloud-Rechenzentrum von Microsoft in Chicago hat als kleinste Einheit einen Rechenzentrumscontainer. Mhm. Da stecken zigtausend Server drin. Und wenn so ein Container in der Performance nachlässt, da wird nicht der Server repariert, sondern der Container wird vom Strom, vom Wasser und vom Netzwerk abgeklemmt, rausgefahren und neuer rein. Ja. Und Sie merken es gar nicht, dass an der Applikation jetzt ein Server-Container weg ist. Gut, aber das liegt halt eben auch daran, dass die so eine große Gesamtmenge haben, dass die Granularität der Redundanzeinheit dann halt wirklich das einzelne Rechenzentrum sein kann. Deswegen gibt es verschiedene Redundanzmodelle. Ja, klar. Ich kann mir einen redundanten Strompfad, einen redundanten Klimapfad überlegen. Ja. Ich kann auch ein redundantes Rechenzentrum aufbauen, was auch kosten würde. Das muss man immer sehr genau mit dem Anwender und seiner Applikation durchdiskutieren. Wenn einer ausschließlich von seiner IT lebt, dann muss ich vielleicht etwas anderes mir überlegen, als wenn einer halt über seine IT Rechnungen stellen will und die Kundenschnittstelle zur Verfügung stellt. Ich meine, das war auch damals die Erzählung von dem Mensch vom DKIX, dass die eben in Frankfurt an mehreren Stellen ihre, ja, die haben ja keine eigenen Rechenzentren, die haben halt ein paar Switches da in Rechenzentren rumstehen, aber in den Colos haben sie halt an mehreren rumstehen und haben dadurch eine physikalische Redundanz. Wenn ein Laden abbrennt, ist der andere noch da. Genauso bei den Banken, das sind ja auch etliche Kilometer dazwischen. Wenn auf das eine ein Flugzeug drauffällt, ist der andere nicht betroffen. Ja, genau. Die Schwierigkeit ist halt, wie Sie gerade mit den Google-Ergebnissen schön gesagt haben, ne? Ich meine, je mehr man über große Entfernungen Redundanz erzeugt, desto schwieriger wird die Konsistenzhaltung zwischen diesen beiden Standorten. Ne? Und das ist halt... Ich meine, bei Google ist das wurscht, wenn die Suchergebnisse auf der dritten Seite sich ändern, aber wenn die Kontostände bei einer Bank nicht synchron sind, ist wahrscheinlich schwieriger. Da wird man andere Trade-offs haben einfach. Ja, bei Google ist natürlich auch das Suchergebnis ist ja teilweise gesponsert. Sie können ja ein Ranking sich kaufen. Wie oft werden sie in den Algorithmen vertreten oder nicht vertreten? Deswegen hat es schon einen Einfluss auf das, was Google als Performance halt jemandem zur Verfügung stellt. Ja, gut, okay, klar. Aber ich meine, es ist bei einer Suche viel schwieriger, ein Kriterium für richtig und falsch zu definieren, als bei einem Kontostand. Richtig. Ich meine, da gibt es halt keine objektive Wahrheit. Ja. Also abgesehen von den Werbedingungen. Mhm. Okay, einverstanden. Gut, und der letzte Aspekt, den wir noch anschauen müssten bei Rechenzentrumsinfrastruktur, ist das Thema Monitoring. Wir haben ja jetzt Strom, Kühlung und das ganze Thema Sicherheit. Aber all diese Informationen, in welchem Zustand sich ein Rechenzentrum befindet, möchte ja der Administrator kennen. Ja. Ist es in meinem Rechenzentrum zu warm, zu kalt? Habe ich ausreichend Strom? Sind die einzelnen Phasen durchschnittlich ausgelastet? Kommt es nicht zu einer Schieflast irgendwo in meinem Rechenzentrum? Ja. Wie ist die Luftfeuchtigkeit? Gibt es eine Leckage? Brennt's? Wer ist gerade drin? Mhm. Darf der drin sein oder darf er nicht drin sein? Wer ist wann drin gewesen? Kann ich irgendein Ereignis mit irgendeinem anderen kollidieren? Korrelieren, sodass ich weiß, damals ist der Schrank aufgemacht worden, dann ist das passiert. Mhm. Mhm. Und das Ganze läuft in so einer genannten DCIM-Software zusammen, Data Center Infrastructure Management Software. Mhm. Und die sammelt all diese Daten aus dem Rechenzentrum, archiviert sie auch und bietet dann so einem Administrator verschiedene Möglichkeiten des Auswertens. Er kann zum einen kann er auch Workflows definieren, was passiert, wenn. So dass er halt sagt, jetzt schalte ich eine Notklimatisierung ein oder die Feuerwehr kriegt oder der Werkschutz bekommt etwas oder der Pförtner muss etwas machen oder eine automatische Routine läuft an oder ich fahre einen Shutdown an der einen Stelle. Das kann man ja alles in Workflows programmieren. Ich kann auch Auswertungen fahren, wie war die Effizienz im Sommer letzten Jahres im Vergleich zur Effizienz diesen Jahres. Jetzt habe ich meine Speichersysteme ausgetauscht, bin auf eine neue Generation von Servern gegangen. Hat das jetzt wirklich auf meinem Geldbeutel einen Einfluss? Sehe ich das? Wie ist die Effizienz meines Klimasystems? Stimmt das Datenblatt von meinem Hersteller überhaupt? Betreibe ich das Ding effizient? Denn wenn ich kein hohes Delta T habe im Rücklauf, haben wir ja vorhin gehört, dann arbeitet die Klimaanlage nicht effizient und pumpt viel zu viel Wasser oder schaufelt viel zu viel Luft rum und läuft nicht effizient. Wer macht solche Software? Da gibt es etliche Anbieter, wir haben auch eine, aber gibt es etliche Anbieter am Markt. Und das Interessante an solchen Softwaren ist dann, denke ich, das Zusammenspiel mit ERP-Systemen, sodass sie halt wirklich das bis in die Ressourceplanung reinbekommen. Sie verbrauchen ja Strom und sie wollen vielleicht auch Kostenstellen belasten mit Speicherplatz. Und deswegen ist eine Anbindung an solche ERP-Systeme auch etwas, was wirklich interessant ist. Und dann, denke ich, hat der Administrator ja verschiedene Sichten. Hat einmal, wie eben beschrieben, die Infrastruktursicht, Strom, Kühlung, Physik. Er hat aber auch sicherlich auch die Serversicht. Wie ist die Serverauslastung? Wie konsolidiere ich? Wo starte ich neue Prozesse? Ja, auf welchen Maschinen? Fehler er hat die Speichersicht. Er hat die Netzwerksicht. Ja, ja, ja. So dass er so ein ganzes Dashboard eigentlich von verschiedenen Sichten auf seinem Rechenzentrum drauf hat. Und die Infrastruktur ist eines von diesen. Das heißt, auch jede Komponente, die da drin steckt, wir haben vorhin über die abschaltbaren und geeichten Mehrfachsteckdosen geredet. Jede Komponente ist irgendwie monitorbar. Genau. Hier spricht IP, hat eine IP-Adresse. Genau, und dann Regel. Wahrscheinlich SNMP. Genau, ne? Setzt über SNMP die Fehlermeldungen ab. Genau. Die muss man lesen können. Gibt ja so eine Beschreibung von jedem Gerät, wie diese Protokoll zu interpretieren ist. Da wusste ich auch ist. Mal, wie das heißt. MIB. MIB, genau, Management MIB. Information Base. Richtig, genau. So heißt und da steht drin, wie so ein Gerät halt zu behandeln im Fehlerfall ist. Und komfortable DCIM-Software haben halt die Möglichkeit, dann auch Fremdgeräte zu importieren. Die Welt ist ja nicht ein Hersteller. Ja, die Welt ist auch nicht nur Rittal, sondern gibt es auch durchaus andere Hersteller und der Endkunde sucht sich halt möglicherweise eine optimale Lösung zusammen. Und da muss so eine Software halt auch Fremdgeräte vertragen können, sodass man die über so einen MIP-Browser, ja, dass sich das Gerät reinlädt und dann sagt, Parameter 7, Parameter 9 und 13 möchte ich jetzt in meinem Dashboard haben, ja, ja, und darauf dann Alarme und Workflows generieren, ja, ja, können. Genau. Ja, ja, wenn der Grenzwert, ja, überschritten wird, soll ein Alarm kommen. Wenn der Alarm kommt, dann der Workflow ausgelöst werden. Dazu sind diese Softwaren da. Das ganze Thema Software-Distribution, Installation, Update. Ja, dann sind wir bei dem Thema Asset- und Capacity-Management. Kann man nachher nochmal uns eine interessante Lösung anschauen, die wir entwickelt haben. Der Schrank ist dadurch intelligent geworden. Der Schrank weiß, was in ihn verbaut worden ist, über eine RFID-Technologie. Jede Komponente bekommt einen RFID-Tag. Okay. Auf diesem Tag ist seine Seriennummer drauf, die, mhm, MAC-Adresse drauf, der Softwarestand drauf, die Wartungsintervalle drauf, die maximale Leistungsaufnahme drauf, die Größe, Gewicht. Cool, ja. Und damit können Sie sich ein Asset-Management des Rechenzentrums machen. Sie können sich dann auch Sichten schalten, können schauen, in Schrank 7 habe ich da noch genügend Strom zur Verfügung für einen neuen Server. Mhm. Ja, ja, klar. Und wenn ich den, ja, Server einbaue, kann ich ihn dort noch klimatisieren oder ist der Schrank schon klimatisch an seiner Grenze und ich müsste eigentlich Schrank Nummer 13 nehmen. Ja. Oder ich kann mir eine Sicht des Wartungsintervalls schalten. Welche Update ist im Moment auf welchen Servern drauf? Und welche müssten jetzt in das nächste Wartungsintervall reingezogen werden, ja, weil sie halt nicht den aktuellen Stand haben. Das kann man mit so einer Asset- und Capacity-Management-Software machen. Die reine Softwareverteilung, da gibt es ja von den üblichen, ja, Verdächtigen entsprechende Lösungen. Da muss ja sich ein Rechenzentrum nicht zwangsläufig, nein, irgendwas Eigenes ausdenken. Ne? Das ist quasi Standard. Ja. Was man auch über diese RFID-Lösung noch als Möglichkeit hat, man kann den Schrank halt auch aus der Ferne raus kontrollieren und dann die einzelnen Höheneinheiten leuchten lassen und dann an Servicetechniker sagen, du gehst an Schrank Nummer 7 und dort, wo es leuchtet, ist das Problem oder da, wo es leuchtet, nimmst du das Blind-Panel raus und baust den neuen Server ein. Und dann sieht man auch, dass der das tatsächlich gemacht hat. Mhm. Und das ist für jemanden, der eine sehr verteilte Infrastruktur, zum Beispiel Banken, die halt sehr viele kleine abgesetzte Standorte haben. Ja. Und dann können die sehr gut kontrollieren, mhm, was ist an dem einzelnen Standort jetzt passiert. Welchen Zustand bin ich? Hat der Servicetechniker das gemacht, was er tun sollte? Mhm. Was sind sonst so ganz allgemein die Herausforderungen und Trends? Also weniger Strom, brauchen wir also höhere Effizienz, ist, glaube ich, offensichtlich. Ja, es gibt zwei große Trends, denke ich, am Markt. Der eine Trend ist sicherlich das Thema Gleichstrom. Gleichstromrechenzentrum. Mhm. Gibt es einige Beispiele inzwischen. In der Schweiz gibt es ein großes Gleichstromrechenzentrum. Und der Hintergrund ist halt, dass alle Umwandlungen von Wechselstrom in Gleichstrom und wieder zurück Energie kosten. Wir hatten ja vorhin gesagt, ein USV-System wandelt den Wechselstrom in Gleichstrom um, puffert in eine Batterie, mhm, und erzeugt wieder Wechselstrom. Ja. Die CPU selber in einem Server braucht aber auch Gleichstrom. Ja, klar. Warum das mehrmals umwandeln? Ja, ja, und wenn Sie sich die Facebook-Rechenzentren anschauen, die großen, Brian Will zum Beispiel, das ist ein Gleichstromrechenzentrum. Okay. Das heißt, das hat dann vor allem, man braucht dann keine oder andere Netzteile. Braucht andere Netzteile. Und eine andere Stromverteilung. Und Facebook hat auch eine Initiative da gestartet, die heißt OpenRack und Open Compute. Mhm. Und die haben aus den Servern die Netzteile rausgenommen. Ja. Und haben in den Schrank halt ein zentrales Netzteil drin. Ja, ja, genau. Ja. Und der eigentliche Server dockt hinten im Schrank an eine Gleichstromschiene an. Eine 5 Volt oder was auch immer da braucht. 48. Ja. Okay, die CPU braucht, glaube ich, 5, ne? Ja. Oder? Ja. Und das ist halt auch eine Idee. Dadurch, dass man diese ganzen Wandlungen spart, hat man eine wesentlich effizientere Geschichte. Die Herausforderung ist, die große Energiemenge reinkriegen. Denn Watt ist ja das Produkt aus Stromstärke mal Spannung. Ja. Wenn sie bei 48 Volt oder noch geringeren Volt sind, muss die Stromstärke sehr, sehr groß sein. Damit werden. Haben wir Widerstandsprobleme. Und damit haben sie sehr große Leiter. Ja. Denn sie tun eine sehr, sehr hohe Stromstärke transportieren. Und wenn sie 400 Volt Gleichstrom nehmen, aber 400 Volt mit dem Finger anfassen, dann ist der Effekt wesentlich drastischer als bei 220 Volt. Deswegen ist es auch eine sehr kritische Technologie. Gefährdungsgeschichte. Ja, es ist viel, viel höher bei Gleichstrom. Okay. Und Sie müssen natürlich alle Komponenten im Rechenzentrum auf Gleichstrom bringen. Sonst haben Sie ja wieder zwei Infrastrukturen, eine Wechselstrom, eine Gleichstrom. Gibt es da von den üblichen Herstellern schon von allem nennenswerten entsprechende? Da gibt es einiges in dieser Richtung. Deswegen, das wird ein Trend sein, der Gedanke Gleichstrom. Und das andere hatte ich auch eben schon ganz kurz angedeutet. Das ist das Thema halt Open Compute von Facebook. Und die sind auf 21 Zoll Technik gegangen. Statt 19. Warum das? Einfach nur, um die Leute mal zu ärgern? mehr Elektronik in einen Schrank. Naja gut, aber... ja, wahrscheinlich. Die was soll das? Sagen, man denkt frei und lass uns mal was Neues machen. Und das hat halt Facebook angefangen. Damit sind sie halt im Moment der Vorreiter. Müssen ihre ganze Schrankpalette nochmal... Der Markt zieht noch nicht so hinterher. Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Also ja. Ich meine, gibt es da wirklich echte Gründe dafür, aus Ihrer Sicht? Ja, ich glaube, einfach mehr Elektronik rein. Ja gut, aber ich kann da zwei Schränke hinstellen. Ja. Und mit dem Argument... Nee, das Bodenmaß ist das gleiche. Der Schrank ist immer noch 60 breit. In dem einen Schrank ist 19 Zoll drin. Und im anderen Schrank, auch mit 60 Breitenmaß, ist 21 Zoll. Das heißt, es sind einfach effizientere... Noch höher okay, geworden. Gut, okay, dann ist nicht ganz so blödsinnig. Ja. Die okay. Packungsdichte ist noch höher geworden. Okay, okay. Wie sieht es denn aus mit diesen ganzen Containersystemen? Wir haben vorhin gesehen, da steht auch eins im Hof rum. Ja. Und wir haben vorhin das Google-Beispiel gebracht. Ist das so ein Container, Trend? Container-Rechenzentren, so wie wir es jetzt auch betreiben, hat halt den Vorteil, dass es eine Plug-and-Play-Lösung ist. Was wird denn da genau geplant? Also wenn man es jetzt wirklich als Produkt nimmt, wie bei uns, dann hat das natürlich noch einen gewissen Charme. Wenn Sie einen Kühlschrank kaufen, dann hat der Kühlschrank ein Datenblatt. Und das Erste, was Sie machen bei dem Datenblatt, das ist die Energieeffizienzklasse sich anschauen. Ja. Ist er A, A+, A++, A+, A3+. Ja. Und so wie es jetzt hier oben bei uns auf dem Hof steht, das Rechenzentrum, hat das Rechenzentrum ein Datenblatt. Und es hat eine Effizienz. Und die garantieren wir. Und ich kann Ihnen vor dem Kauf sagen, was dieses Rechenzentrum im Sommer in Barcelona an Strom verbrauchen wird, wenn da drin die und die Anzahl Server sitzt. Denn wir haben es ausgemessen. Und das ist der Vorteil von so einem Container-Rechenzentrum. Es ist vorgeplant, vordefiniert. Es ist immer die gleiche Lösung. Es gibt 1:1-Referenzen. Und wenn es wirklich ein Produkt ist und ausgemessen ist, dann haben sie auch ein sauberes Datenblatt. Inwieweit ist das dann noch updatebar? Kann ich da dann neue CPUs einbauen? Das ja. Aber das Innenleben ist ja nicht drin. Die Schränke sind drin, Strom ist drin, Klima ist drin, aber dann Monitoring ist drin. Was kann man dann in den Datenblatt schreiben, wenn ich nicht weiß, welche CPU drin ist und ich nicht weiß, wie viel ich produziere? Ja, aber ich habe ihn komplett durchgemessen von einer Auslastung von 10 kW bis 90 kW. Okay, das heißt, Sie müssen in das Datenblatt dann noch eingeben, wie viel... Der Kunde sagt, ich werde 65 kW haben und mein Standort ist Barcelona. Okay, dann schaue ich mir das Jahrestemperaturprofil in Barcelona an. Ja. Und dann weiß ich, er kann so und so oft kalte Außenluft nutzen, um Wasser abzukühlen. Ja. Und dann kann ich ihm sagen, was seine Betriebskosten im Sommer sein werden. Und das sind dann im Prinzip Racks und Klima- und Stromverteilung ist drin. Und Sicherheit ist drin und Monitoring. Okay, und eben keine Rechner und keine Speicher. Keine Rechner, keine Speicher. Okay. Aber eine komplett lauffähige Infrastruktur. Und wenn Sie ganz am Anfang unseres Gesprächs denken, ich hatte gesagt, wir haben 64 Tochtergesellschaften. Ja. Und wenn ich jetzt in Indonesien ein Rechenzentrum bauen will, aber die Mannschaft dort hat eigentlich wenig IT-Erfahrung, ja. Ich komme aber mit einer Komplettlösung an, dann kann ich die dort durchaus hinstellen. Ich brauche nur einen guten Servicepartner, der mir die Wartung macht. Und das lässt sich halt international sehr gut verbreiten, so ein Rechenzentrum. Ja. Oder ein Mittelstand hier, der sagt auch, warum soll sich ein einsamer Administrator, der ja für Server, für Netzwerk, für Speicher, der für seine ganzen Applikationen zuständig ist, warum soll er sich noch einen Kopf über die komplette Infrastruktur machen, wenn er eine komplette Lösung bekommen kann? Kann der dann auch jetzt in dem Beispiel bei Rittal auch gleich die Wartung und Monitoring mitkaufen? Also sitzt da hier einer bei Rittal hier in Herborn und managt dieses Ding oder machen die das selber? Nein, da gibt es aber Firmen, die so etwas machen. Okay, also man kann sich auch wirklich das Monitoring im Sinne von der Mensch, der davor sitzt, kann man sich auch auslagern. Haben wir hier so ein Beispiel in Aschaffenburg bei einer Maschinenbaufabrik, da sind wir mit einem Partner reingegangen und die stellen auch die Server, Switches und Speicher zur Verfügung und tun dann, das Rechenzentrum steht auf dem Gelände des Kunden, wird aber komplett von einem Dienstleister betrieben. Der weiß genau, wo seine Daten sind, der weiß, wo seine Server sind, hat eine Private Cloud, die gemanaged ist. Ja, genau, das ist sozusagen der Cloud-Gedanke rumgedreht. Ja. Und da muss ich um das Provisioning und solche Sachen gar keine Gedanken mehr machen. Ja. Sonst noch irgendwelche Trends, die wert sind, dass man drüber redet? Ja, wir hatten ein schönes Forschungsprojekt, das haben wir 3 Jahre auch als Projektleiter geführt. Das war halt dieses Zusammenspiel zwischen Applikation und Infrastruktur. Wenn Sie jetzt überlegen, ein Rechenzentrum ist nicht gleichmäßig ausgelastet. Es gibt Tagbetrieb, Nachtbetrieb, es gibt Wochenendbetrieb. Ja. Wenn ich aber das Wissen über wann ist was wie ausgelastet an die Infrastruktur weitergebe, dann kann ich intelligent konsolidieren. Ich kann im Nachtbetrieb in bestimmten Vorzugsschränken meine Applikation laufen lassen, die restlichen Server wirklich abschalten, was wir in diesem Projekt gemacht haben. Und nicht mehr kühlen müssen. Und das Ganze natürlich auch am Wochenende, sodass man in Vorzugsschränken und Vorzugsschrankreihen konsolidiert. Mhm. Und wenn Sie dann auch ein Rechenzentrumsbetreiber sind, der über mehrere Rechenzentren verfügt, dann können Sie sich anschauen, zum einen, wo ist es gerade klimatisch am günstigsten, wo habe ich den besten Strompreis und wie ist meine Auslastung in den Rechenzentren. Wir haben nämlich die Nutzerkurven aufgezeichnet und daraus Heuristiken abgeleitet, wann kommen morgens die Leute ins Büro, sodass man eine halbe Stunde vorher den Server offen hat und auch die VMs bereitgestellt hat, sodass der Anwender eigentlich nichts merkt, dass über Nacht seine Server gar nicht da sind. Ja, ja, ja, cool. Mhm. Spannend. Und das ist dieses Zusammenspiel zwischen Infrastruktur und wirklich Applikation. Mhm. Das haben wir 3 Jahre mit 2 Universitäten und einigen Instituten erforscht. Cool, das klingt spannend. Sollen wir auf jeden Fall einen Link setzen dann nachher in den Shownotes. Mhm. Gut, okay, dann würde ich vorschlagen, wir drücken jetzt hier mal auf Pause und laufen mal in Ihr Modell, Beispiel oder wie auch sonst mal Rechenzentrum. Genau. So, jetzt sind wir in einem kompletten Testrechenzentrum drin. Wir haben hier 2 Schrankreihen, links, rechts, wie wir es vorhin diskutiert haben, die Schränke mit den Frontseiten einander gegenüber, sodass wir auch einen Kaltgang hier ausgebildet haben. Und wie wir vorhin diskutiert haben, haben wir sauber abgedichtet. Also alle nicht benutzten Elemente sind wirklich mit Blindpanels zugemacht. Da können später halt Computer reingesteckt werden. Zwischen den Schränken haben wir Bürstenleisten, sodass man eine Verkabelung durchbringen kann. Hier sieht man die Bürstenleisten. Und nach oben hin zu, sodass wirklich der Kaltbereich sauber vom Warmbereich getrennt ist. Was man auch sieht zum Thema Feuerlöschung, sie müssen natürlich dann auch das Löschgas in den Kaltbereich reinbringen. Deswegen hier die Rohrleitungen. Sieht aus wie so eine Sprinkleranlage. Sieht aus wie eine Sprinkleranlage, ist aber für das Thema Feuerlöschung gedacht. Und wenn Sie das jetzt hier als Testrechenzentrum bezeichnen, was wird dann da getestet? Ja, wir hatten ja vorhin diskutiert, Containerrechenzentren, dass man eine Plug-and-Play-Lösung hat. Und das ist eine Ausbaustufe eines solchen Komplettrechenzentrums. Passt zwar in keinen Container mehr rein, weil es die Doppelcontainergröße ist. Ja. Aber genauso wie es hier steht, wäre das eine Artikelnummer und ein komplettes Rechenzentrum mit 2 Schrankreihen. Und wir stehen jetzt im Moment hier im Kaltgang. Hat auch einen Doppelboden. Wir stehen auf dem Doppelboden drauf. Man sieht auch hier eine Perforation vor den Schrankreihen. Und das also Gitter im Boden. Gitter im Boden, genau. Und das Klimagerät, um halt Platz zu sparen und mehr Schränke hineinzubekommen, sitzt nicht seitlich an den Schränken oder irgendwo am Ende des Raumes, sondern wir haben das Klimagerät unter die Schränke gesetzt, in den Doppelboden rein. Okay. Einfach, um Platz zu sparen. Dann, was man auch noch sieht hier, wir haben die Türen weggelassen von den Schränken. Ist so eine Frage mit Zugriffsschutz, aber wenn man diesen Kaltbereich hier jetzt mit einer Tür sauber abschließen kann, und hier ist doch die Tür, mit einem entsprechenden Profil Halbzylinder, dann brauchen sie eigentlich vor den Schränken keine Türen mehr. Denn die Türen hemmen ja nur die Luft. Und so haben sie halt einen optimalen Luftdurchsatz zu den Servern. Sie kommt halt so ein bisschen drauf an, auf welcher Granularität sie es verkaufen. Ja, wenn ein Kunde natürlich Türen haben will, dann kann man eine Tür dran machen, Türen haben wir genug. Aber wenn es um Sicherheit geht, dann würde hier jetzt das Abschließen des Kaltbereichs mit einem Profil-Halbzylinder würde ausreichen. Was man auch sieht, wir haben den Technikbereich sauber abgetrennt, hat halt mehrere Gründe. Einmal, wie gesagt, das Thema Zugriffsschutz. Was heißt Technikbereich? Sie stehen im Technikbereich, da ist zum Beispiel das USV-System, die Unterverteilung, all das, was nicht mit dem reinen Betrieb zu tun hat. Und hier auf dieser Seite, das ist das Thema Server, Speichersysteme und Switche. Und das sind halt vielleicht auch verschiedene Schutzklassen. Das heißt, jemand, der hier arbeitet, ist eher so Administrator, der Beauftragter vom Kunden, der sich mit den Applikationen, mit den Daten beschäftigt. Und wenn jemand hier an der Kälteversorgung oder an der USV-System eine Wartungsarbeit machen müsste oder an der Feuerlöschanlage, dann muss der nicht notwendigerweise zu den Servern. Achso, und deswegen meinen Sie mit der Tür dazwischen nochmal? 2 Türen haben, sodass halt der Zugriff erstmal auf die Server gestützt ist. Ja, okay. Ja. Das andere ist natürlich das Thema der Klimatisierung. Wir haben ja vorhin diskutiert, dass hier vor der Serverebene möglichst hohe Temperatur sein soll, also hier im Kaltbereich vielleicht 25 Grad. Und im Technikbereich wäre aber für die Batterie 25 Grad sehr schädlich. Denn so eine Batterie arbeitet optimal bei 20 Grad. Deswegen müsste man den Technikteil halt etwas kälter halten als den Teil vor den Servern. Deswegen auch hier klimatisch abgetrennt durch die Tür, sodass man 2 Kaltbereiche hat. Einmal hier den mit, sagen wir, 25 Grad für die Server und im Technikbereich einen mit 20 Grad wegen der Batterie. Ja. Und das Zweite bei der Batterie ist auch noch so diese Geschichte mit Ausgasen von Wasserstoff. Denn wenn Sie defekte Batteriemodule haben, und es ist eine Bleigel-Batterie, dann wird Wasserstoff abgegeben. Und da müssen Sie einen gewissen Austausch auch mit der Außenluft sicherstellen, damit sich kein Knallgas bilden kann. Ja. Deswegen hat der Technikraum wirklich unten einen Bereich, wo Frischluft reinströmen kann und einen Bereich oben unter der Decke, wo Warmluft auch rausgehen kann, sodass Sie eine gewisse Luftwechselrate haben. Okay. Mhm. Ja. So die ganzen Themen, an die man naiverweise nicht denkt. Ja. Dann haben wir hier ein USV-System im Technikbereich sitzen. Sie sehen hier 4 Module. Das ist also ein modulares System. So ist halt mit einer gewissen Redundanz, hier in dem Fall eine N+1-Redundanz ausgelegt. Wenn man sagt, hier will man 60 kW absichern, dann haben die Module 20 kW. Ich habe aber eins mehr, als ich eigentlich bräuchte. Ja. Das heißt, wenn eins von denen ausfällt, haben die 3 anderen noch halt die Leistung, die ich bräuchte, um halt optimal abzusichern. Jeden dieser USV-Module ist auch ein eigenes Batteriemodul zugeordnet. Das heißt, entweder kann ein Fehler im USV-Modul sein, auf der Zuleitung oder in der Batterie sein. Alle anderen sind aber davon völlig unabhängig, sodass sie von der Architektur stromseitig total voneinander getrennt sind. Dass ich hier eine N+1-Redundanz habe. So ähnlich haben wir es auch mit der Kühlung gemacht. Sie sehen hier 6 Schränke für Server und der 7. Schrank am Ende, das wäre der Schrank für die Verkabelung. Ah, war das Beispiel von vorhin, ja, am Ende des Ganges. Hier ist es am Ende des Ganges. Der Schrank ist ausgelegt für eine Leistung von 10 kW, das Kühlgerät im Doppelboden für 12 kW. Und wenn jetzt ein Kühlgerät ausfällt, reichen die anderen noch aus, um genügend Kaltluft bereitzustellen. Also das sind auch dann N+1, 2 kW. In der Kühlleistung drin. Ja, genau. Okay. Das ist so die Idee gewesen. Ja. Ja, für was wir dieses Testrechenzentrum haben wir hier aufgebaut, um die Datenblätter zu messen. Das heißt, wir haben hier wirklich nicht diese Pappimitate jetzt von Servern drin gehabt, sondern wirkliche Loadbanks drin gehabt, die wir über die steuerbaren Steckdosen halt angesteuert haben. Wie haben Sie es gerade genannt? Loadbanks? Loadbanks. Das sind halt, sagen wir, Serverimitate, die halt die Strom brauchen, Wärme machen, aber bei denen wir halt noch zusätzliche Ventilatoren eingebaut haben, um den Luftstrom auch hinzubekommen von einem Server. Denn es genügt nicht nur einfach Wärme zu erzeugen, sondern ich muss auch einen Luftdurchsatz hinbekommen. Und die haben wir steuerbar gemacht über diese Steckdosenleisten, sodass man da auch Profile durchfahren kann. Von 10 hoch bis 60 kW oder mit der zweiten Seite bis 120 kW. Sodass man hier so ein Datenblatt messen kann. Und dann war auch das Interessante zu sehen, was passiert bei einer unsymmetrischen Auslastung. Wenn ich alle Last in 2-3 Schränke hier vorne stecke, hinten nichts. Oder wie Kunden mit High-Performance-Anwendungen. Wenn jetzt wirklich jemand High-Performance-Computing macht und dann schlagartig seine Server einschaltet oder ausschaltet, was passiert dann? Denn wenn Sie jetzt hier in so einen 2 Schränken 20 kW dazuschalten, dann wird sehr schnell die Luft warm und die Ventilatoren fangen an, Luft umzuwälzen, aber dann kommt warme Luft durch diesen Wärmeaustauscher durch, aber das Wasser ist relativ träge, denn bis die Pumpe genügend kaltes Wasser jetzt zusätzlich reingeschoben hat, steigt hier die Temperatur an. Und das haben wir genau ausgemessen, diese Hysterese, diesen Versatz zwischen warmer Luft, die jetzt hier reinströmt, bis genügend kaltes Wasser wieder da ist, sodass man einem Kunden auch sagen kann, wenn du schlagartig Last einschaltest in deinem Rechenzentrum, dann musst du dich von der Temperatur, darfst nicht auf 25 Grad gehen, sondern du musst runter auf 22 Grad und gehen, weil dann der Peak zwar hochgeht, der geht dann auf 26 Grad, aber dann sackt er wieder ab. Ja. Du läufst nicht aus diesem Fenster raus. Ja, war das Wichtige. Gibt es da dann auch so Geschichten wie, dass das Rechenzentrum automatisch Teile abschaltet, wenn es über die 27 Grad geht, oder leuchtet da nur ein Lichtle beim Monitoring-Mensch und der das muss kann sich man dann programmieren. Kann man schon das machen. Kann man programmieren. Wird das auch gemacht? Also sind die Grenzen tatsächlich so scharf? Oder nein, die Grenzen sind nicht. Ne? Die Grenzen sind nicht so scharf, denn der Server selber geht erstmal in so einen Survival-Mode. Das heißt, die Ventilatoren fangen an, stärker zu blasen, weil er glaubt, es liegt an mir und er schaufelt mehr Luft durch, verbraucht dadurch natürlich noch mehr Strom. Deswegen muss man sich auch sehr bei diesen Servern, die bis 40 Grad aushalten, muss man sich sehr genau gucken, wie der Rest des Equipments mitarbeitet. Denn wenn ich mit der Temperatur zu hoch gehe, dann fangen an, die Ventilatoren viel zu viel zu arbeiten, weil sie in diesen Survival-Mode gehen. Und irgendwann schaltet er aber ab, um seine Elektronik zu schützen. Okay, also Rechenzentrum vor Kunde. Ja. Gut. Wir können jetzt nochmal einen Blick hinter die Schränke werfen. Ja. So, hier im Technikteil haben wir auch noch das Thema Feuer, und zwar mit 2 Systemen. Das ist einmal so ein Rauchansaugsystem. Das heißt, wir haben im Doppelboden hier unten auf der warmen Seite, da wie Sie es vorhin gesagt haben, wo die Abluft der Server zusammenkommt, haben wir ein Röhrchen sitzen. Das hat so kleine Perforationen drin. Und dann saugt dieses System die Luft an, analysiert sie, und wenn dann Partikel drin sind, wird ein Voralarm gegeben, sodass man die erste Meldung hat. Und über ein ganz normales Rauchdetektionssystem haben sie dann den zweiten Alarm, den Hauptalarm. Ja. So, und jetzt sind wir im Warmbereich. Dadurch, dass im Moment hier keine Loadbanks drin sind, ist es hier nicht warm. Ja. Aber hier würde jetzt normalerweise so eine Temperatur zwischen 35, 40, 42 Grad sein. Jetzt sehen Sie auch auf den Rückseiten der Schränken zwei Steckdosenleisten für die A- und B-Versorgung. Sie sehen auch die verschiedenen Farbkodierungen. Das heißt, das sind drei Phasen, die hier auch in die Schränke reingehen. Mhm. Das sind Phase 1, Phase 2, Phase 3. Haben amerikanische Steckbilder, C13 und C19. Das ist halt typisch bei Servern, dass sie nicht mehr die Schukos finden, okay, aus Deutschland, sondern halt diese C13, C19 Steckbilder. Und das ist halt vor allem, um die Energiemenge in die Schränke reinzubekommen. Deswegen auch in der Regel hier bei Schränken dann drei Phasen. Ja. Obwohl der einzelne Server dann auf irgendeinem von diesen drei Phasen liegt und seine 220 Volt bekommt. Okay, ja. Und man sieht jetzt auch bei diesen Servern hier, dass sie eben zwei Eingänge, also zwei Netzteile haben. Ne? Ja. Das ist genau das, was wir vorhin besprochen hatten. Ja, genau. Und oben entsprechende Kabelführungsdinger. Ja. Ja, hier in dem Rechenzentrum ist auch das Kabel oben auf den Schränken drauf mit Kabeltrassen. Ja. So, und wir haben zwei Trassen, halt eine zum Thema Netzwerkverkabelung, ob das jetzt Kupfer oder Glas ist, und die zweite halt davon getrennt für das Thema Strom, sodass der Doppelboden unten rein für die Klimatisierung ist. Okay, wundert mich eigentlich, aber ich meine, wenn man schon einen Doppelboden hat, wäre es irgendwie naheliegend, da auch die, aber Sie haben es ja vorhin gesagt, warum. Bei uns ist halt das Thema, dass das Kühlgerät sogar im Doppelboden drin sitzt, für den Platz hier in der Lösung optimal ausgenutzt haben. Ja. Sehen hier unten auch die Rohre, entsprechende Größe für Warm- und Kaltwasser, wobei wir halt ein Spezialplastik genommen haben, weil es sich sehr einfach verarbeiten lässt. Sie können es auf die optimale Länge zurechtschneiden an der Baustelle, und das ist ja einfach zu handhaben. Sie haben jetzt gesagt, das hier ist ein Doppelcontainer von der Größe her. Ja. Also das ist doppelt so breit wie ein normaler Container. Genau. Gibt es das auch, oder wie, oder ist das nur für dieses Beispiel halt nicht in einem Container passend? Ja, wir bieten Container-Rechenzentren oder sagen wir diese Rechenzentrumsmodule für drei Bauarten an. Das eine ist wirklich der Container. Da ist dann nur eine Reihe drin, oder? Da steht nur eine Reihe drin, okay, jetzt mit Technikraum oder ohne Technikraum. Ja. Die zwei Ausprägungen haben wir. Es gibt Leute, die haben einen zentralen Technikraum. Da macht ein Technikraum im Container keinen Sinn. Das ist so etwas, wie es jetzt hier draußen auf dem Hof steht. Und dann gibt es aber auch Kunden, die sagen, ich brauche zwei Schrankreihen. Im Container ist das schwer zu realisieren, weil die Transportunternehmen sich weigern, Container zu transportieren, wo eine Seitenwand fehlt. Das ist ein versicherungstechnisches Problem und verpackungstechnisches Problem. Die können wir dann wieder rausbauen, wenn es soweit ist. Ja, aber das macht keiner mit, jetzt so einen halbierten Container um die Welt zu schicken. Nee, ich meine, während dem Schicken macht man die Wand rein, und wenn man es dann irgendwo hinstellt, macht man sie raus. Was wir anbieten, ist halt die Lösung, in der wir jetzt hier drin stehen. Dass man sagt, man nimmt halt diese Raumbauelemente und baut aus dieser Luftschottung, die normalerweise für Kaltgang, Warmgang braucht, einfach eine Hülle. Das ist nichts anderes als eine Hülle, wie man sie bei Kaltgang, Warmgang nehmen würde. Ja, okay. Von den Abmessungen absolut gleich zum Container, sodass das Innenleben eins zu eins dasselbe ist. Mhm. Also die Länge und die Höhe sind gleich. Die Länge, Höhe, Breite ist absolut gleich. Ja. Das Volumen. Bloß ein anderes Wandelement. Ja. Im einen Fall Container, in dem Fall halt jetzt so ein Element vom Kaltgang, Warmgang. Aber man würde das dann irgendwo in ein Gebäude reinstellen, wohingegen Container ja typischerweise dann draußen stehen. Genau. Und wenn ein Kunde sagt, das Wandelement ist mir nicht gut genug, wir haben das Ganze ja auch als Sicherheitsraum. Ja, und dann kann man das gleiche Ding auch in den Sicherheitsraum reinstellen. Ja, Das hat den Vorteil auch, wie Sie es eben gesagt haben, ein Container steht in der Regel draußen. Aber wenn ein Kunde, wir haben auch einen Bankenkunden in Frankfurt, der halt also auf einer gewissen Etage eben dieses Rechenzentrum haben wollte, dann müssen sie die Einzelteile auch in einen Aufzug reinbekommen, durch Türen durchbekommen. Ja. Und deswegen haben wir auch diese Möglichkeit. Also das, wo sie jetzt hier drin stehen, das kann man auch in einem ganz normalen Aufzug in den siebten Stock bringen und durch normale Türen. Und dann aufbauen. Weil es halt vor Ort zusammengebaut wird. Logisch. Ja, ja. Nur das Ding würde jetzt hier in Neuseeland genauso aussehen wie bei einem Kunden in Frankfurt. Deswegen haben sie immer 1:1 Referenz. Also warum ist das beim Merken? Das ist ein Produkt. Ach so, okay. Sie verkaufen nicht so einen Schrank, hier verkaufen sie quasi das gesamte. Im Moment stehen sie in einem Produktrechenzentrum mit einer Artikelnummer. Ja. Wie viele CPU, kommt natürlich immer drauf an, Speicher, was ist, aber wie viele 19 Zoll Units passen hier rein? Ja, pro Schrank haben wir 42 und dann sind es 6 mal 42 und das Ganze nochmal 2. Okay, 6 mal 12 mal 42 sind irgendwie dann so um die 5000. Ja. 500. 500. 500 und dann weiß ich nicht, wie viele Flops oder sowas pro Unit dann wieder. Aber man kriegt ja schon ganz ordentlich Rechenleistung rein. Ja. Okay. Sind wir durch, oder? Ich denke schon. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ja, gerne. So, das war's dann mal wieder. Ich, wie üblich, bedanke mich ganz herzlich bei Bernd Hanstein, dass er sich die Zeit genommen hat für das Gespräch. Ich bedanke mich auch bei Jochen Zoth, der ist einer von euch Hörern und hat uns den Kontakt zu Rital hergestellt. Der hat da nämlich früher mal gearbeitet. Hat auch noch ein paar andere Themenvorschläge in den Ring geworfen, über die wir gerade auch am Reden sind. Also, wenn ihr Vorschläge, Ideen habt, idealerweise gleich mit Kontakt zu einem Ansprechpartner oder so, nur her damit. Ich muss natürlich schon auch sagen, wir haben natürlich schon auch inzwischen echt eine lange Liste. Also ich kann ja nicht garantieren, dass das dann gleich die nächsten, in der nächsten oder übernächsten Episode dann irgendwie dann auch zu hören sein wird. Das ist schon hier. Es hat sich schon einiges an Ideen angesammelt. Aber trotzdem gute Vorschläge, vor allem wenn dann auch gleich eine Idee von Gesprächspartner, vielleicht auch ein Kontakt dann mit gleich dabei ist. Das macht mir natürlich schon das einiges einfacher. Ne? Also ja. Jo, was fällt mir sonst noch ein? Das Übliche. Ne? Ich freue mich über eure Meinung zu dieser und allen anderen Episoden. Ihr könnt auf der Webseite wie üblich die Sterne vergeben. Ihr könnt uns Feedback schreiben, feedback@omegahpodcast.net. Wir sind in Google+, Facebook, Twitter, das Übliche. Die Website enthält all die Links. Und ja, wir freuen uns über gute, schlechte oder konstruktive Kritik zu der Sache hier. Und nicht vergessen, ich hatte am Anfang nochmal darum gebeten, vielleicht Freiwillige zu finden, die bei der Crowd organisierten und von Bastian gesteuerten und koordinierten Shownote-Produktion mitmachen. Freiwillige vor. Ciao. Hier ist Omega Tau. Vielen Dank fürs Anhören dieser Episode. Im Netz findet sich Omega Tau unter omegataupodcast.net. Wir sind außerdem auf Facebook, Google+ und Twitter, jeweils unter dem Namen Omega Tau Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ihr erreicht uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback@omegataupodcast.net. Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert mit der Creative Commons Lizenz Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung 3.0. Das bedeutet, dass ihr die Episoden beliebig weiterleiten könnt, aber ihr dürft sie nicht kommerziell verwenden und ihr dürft veränderte Versionen nicht verbreiten. Zitate sind natürlich völlig in Ordnung. Außerdem müsst ihr immer omegataupodcast.net als Quelle angeben. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org.